Die Satellitenseminare, wie viele von euch schon wissen, kreisen um die Kapitalkurse, die die Rosa-Luxemburg-Stiftung jedes Jahr veranstaltet und wollen eine thematische Ergänzung sein und wollen verschiedene Themen der Kritik der politischen Ökonomie präsentieren. Mit dem heutigen Satellitenseminar schließt auch dieses Jahr der Lesekurs zu Band 1. Ich würde auch gerne jetzt ein paar Flyer rumgehen lassen mit der Ankündigung der neuen Kursen, die Mitte Februar nächstes Jahr, also für Band 1 Mitte Februar nächstes Jahr anfangen und für Band 2 und 3 Anfang Februar. Zwei Orgasachen. Ich lasse jetzt auch ein paar Teilnehmerinnenlisten rumgehen. Ich bitte euch, euch einzutragen. Wir brauchen die Daten aus rechnungstechnischen Gründen. Und zuletzt, die Veranstaltung wird aufgenommen. Und wir würden auch das Gerät weiterlaufen lassen während der Diskussion. Falls jemand von euch dagegen ist, dann können wir auch nur den Vortrag aufnehmen und das dann ausschalten. Aber sieht so aus, dass es okay ist, wenn es dann weiterläuft. Gut, das Thema von heute Abend ist Marx und die Hegelsche Dialektik. Wir freuen uns sehr, dass Eva Bockenheimer heute gekommen ist, um ein bisschen Klarheit in diesem schwierigen Thema zu bringen. Schon beim Lesekreis zum ersten Band tauchen immer wieder Fragen auf dazu, wie steht es mit Marx und Engels? Und normalerweise würgen wir die immer ab und umso mehr freuen wir uns heute Abend jetzt Eva hier zu haben. Ja, Eva, ich gebe dir das Wort. Okay, ja, kurz zu meiner Person. Ja, mein Name ist Eva Bockenheimer. Ich habe über Hegels Familien- und Geschlechtertheorie promoviert und beschäftige mich schon lange privat und in Arbeitskreisen, so ähnlich wie ihr in den Kapitallektürekursen, mit dem Denken von Karl Marx. Und mittlerweile gebe ich Kurse bei Gewerkschaften, in denen wir uns mit neuen Arbeitsorganisationsformen und den Auswirkungen, also mit neuen Managementmethoden beschäftigen und schauen, wie wirken die sich aus und wie hat sich dadurch die Arbeit heutzutage verändert. Das kurz zu meiner Person. Zunächst mal freue ich mich sehr, dass ich hier vortragen darf und danke euch auch ganz herzlich für die Einladung. Das ist tatsächlich kein einfaches Thema, aber da ihr ja anscheinend in dem Lektürekurs auch schon auf einige Fragen gestoßen seid, können wir ja mal schauen, dass wir dann auch in der Diskussion noch Fragen klären. Wahrscheinlich wird mein Vortrag allein das nicht alles klären können, nehme ich an. Das ist nämlich ein wirklich sehr komplexes Thema. Stimmt schon, was die Valeria gesagt hat. Ja, ich möchte noch eine Sache vorab sagen. Heute ist nämlich der Geburtstag von Friedrich Engels, habe ich durch Zufall festgestellt. Und ich freue mich sehr, dass am Geburtstag von Friedrich Engels der Saal so voll ist. Und das gibt mir gleichzeitig die Gelegenheit zu sagen, dass Friedrich Engels ja mittlerweile nicht mehr besonders beliebt ist unter Marxisten und Marxistinnen. Und dass ich das ein bisschen anders sehe, wie ich überhaupt, glaube ich, in manchen Hinsichten durchaus auch nochmal andere Lesarten habe oder Interpretationen habe, als das zum Teil im Moment zum Beispiel in der neuen Marx-Lektüre der Fall ist. Und ich glaube, ihr werdet sicherlich dadurch auch Differenzen haben zu dem, was ich hier vortrage. Das sage ich gleich einfach vorab, weil das vielleicht ganz nützlich ist und ja auch interessant sein kann, dann für uns in der Diskussion über solche Differenzen zu sprechen und die zu klären. Zunächst jetzt dann mal zu dem Thema Karl Marx und die Hegelsche Dialektik. Man könnte sich ja eigentlich fragen, ist es überhaupt interessant, sich mit dem Thema Karl Marx und die Hegelsche Dialektik zu beschäftigen? Ist es nicht einfach nur ein akademisches Thema, was man irgendwie macht, wenn man an der Universität irgendwelchen Eitelkeiten nachgeht und sich dann mit solchen Fragen beschäftigt? Kann man nicht auch Marx lesen, ohne Hegel zu kennen oder gelesen zu haben? Die Frage kann man sich stellen und da würde ich sagen, die kann man mit einem wunderbar dialektischen Jein beantworten. Einerseits kann man sagen, ja, das kann man auf jeden Fall. Es wäre schlimm um das Werk von Marx bestellt, wenn man erst Hegel lesen müsste. weil alle von euch, die da schon mal reingeguckt haben in so ein Werk von Hegel, die wissen, dass es sehr schwierig ist zu lesen und man keineswegs da mal gerade so reinguckt. Das heißt, es muss möglich sein, das Marxische Kapital auch zu lesen und verstehen zu können, ohne dass man Hegel liest und versteht. Das vielleicht schon mal vorab. Und gleichzeitig kann man auch sagen, nein, weil es ist insofern überhaupt nicht sinnlos und nicht von Interesse. Das kann man vielleicht schon daran sehen, dass zumindest Marx, Engels und zum Beispiel auch Lenin diese Frage überhaupt nicht für irrelevant gehalten haben. Marx selber hat in seinen Frühschriften darauf hingewiesen, dass es eine der drängendsten Fragen der Zeit wäre, sich zu fragen, wie halten wir es mit der hegelischen Dialektik? Und das hat seinen Zeitgenossen vorgeworfen, dass sie diese Frage überhaupt nicht aufgeworfen haben. Und er hat zum Beispiel in einem Brief an Engels, als er an den Grundrissen gearbeitet hat, geschrieben, dass er sehr froh ist, dass ihm Hegels Logik nochmal in die Hände gelangt ist und dass das für ihn sehr nützlich war und dass er sogar eigentlich mal einen kleinen Traktat darüber schreiben will, was das Rationelle an der hegelischen Philosophie ist. Marx selber hat es also als eine sehr wesentliche Frage aufgefasst. Engels hat das in mehreren Schriften auch betont, dass das so war. Und von Lenin gibt es ja das Diktum, dass man den ersten Band des Kapitals gar nicht verstehen kann, ohne die hegelische Dialektik zu verstehen, und dass deswegen wahrscheinlich noch kein Marxist den ersten Band verstanden hätte. Das ist natürlich etwas übertrieben, aber was damit gemeint ist, ist, es ist eben doch sehr hilfreich, sich mit Hegel zu beschäftigen, wenn man sich mit dem ersten Band beschäftigen will. Das kann man, glaube ich, daraus entnehmen. Ich habe jetzt lange überlegt, wie ich hier anfangen soll, weil es ja auch ein sehr gemischtes Publikum ist, und habe mir dann irgendwann gedacht, die Tatsache, dass ich nicht weiß, wie ich anfangen soll, ist eigentlich selber ganz nah an meinem Thema dran, denn es geht ganz wesentlich um die Frage des Anfangs bei der ganzen Sache. Vielleicht habt ihr es schon mal gehabt, dass euch Leute gefragt haben, ihr schreibt irgendwie eine Hausarbeit zu irgendeinem Thema oder arbeitet an irgendwas und Leute sagen, was machst du da eigentlich? Und dann versucht ihr das zu erklären und es kommen immer neue Fragen und Missverständnisse auf und ihr wisst gar nicht, es kommt sozusagen eine Frage nach der anderen und ihr seid extrem unzufrieden, weil ihr irgendwie nicht deutlich machen könnt, worum es da geht im Ganzen dessen, was ihr da darstellen wollt. Ja? Und je öfter man das gemacht hat, wenn man schon mehrfach Leuten erzählt hat, woran man arbeitet, desto besser wird man da drin, dann irgendwann auch zu erklären, was man macht. Und zwar gerade, weil man gut weiß, wo man anfängt, und dann ergibt sich quasi aus dem Anfang von selbst mehr oder weniger im Ganzen, was man sagen möchte und woran man arbeitet. Und diese Frage, womit fange ich an, wenn ich etwas einen Gegenstand darstellen will, etwas verstehen möchte oder jemand anderem erklären möchte, womit ich mich beschäftige, hat ganz wesentlich was mit Wissenschaftlichkeit zu tun. Denn da, wenn ich wissenschaftlich jemandem etwas begründen will oder zeigen möchte oder selber mir auch klar machen möchte, dann will ich ja nicht irgendwelche Assoziationen, sondern ich will ein Ganzes in seinem Zusammenhang, in seinem notwendigen Zusammenhang begreifen, könnte man sagen. Und genau dieses Problem ist das Problem, das Hegel ganz wesentlich sich gestellt hat und das dann Marx, wie ich später zeigen möchte, aufgreifen wird in diesem Nachwort zur zweiten Auflage des Kapitals, auf das ich mich gleich vor allen Dingen beziehen werde. Hegel hat nämlich ein Problem, was eigentlich viel größer ist als das, was ich gerade geschildert habe. Ich habe ja gesagt, vielleicht habt ihr es schon mal gehabt, ihr habt ein bestimmtes Thema bearbeitet, wolltet das irgendjemandem darstellen und wusstet nicht genau, wo ihr da eigentlich anfangen sollt. Und Hegel wollte aber nicht nur eine bestimmte Fragestellung oder ein Problem oder eine bestimmte Einzelwissenschaft darstellen, sondern er wollte in gewisser Weise sozusagen das Ganze in seiner Entwicklung, in seiner notwendigen Entwicklung begreifen. Das war sein Anspruch. Und er hat sich deswegen gefragt, wenn wir jetzt einen Zugang bekommen wollen zum Absoluten, zu dem Ganzen, was wir deswegen begreifen müssen, weil wir sonst nach Hegel nicht frei sein können, weil wir sonst immer bestimmt sind von etwas anderem, wenn wir also die Wirklichkeit in irgendeiner Form begreifen wollen, dann stellt sich ganz wesentlich die Frage, wo fangen wir da eigentlich an, wenn wir zugeben, dass alles, was wir denken oder begreifen wollen, in einem notwendigen Zusammenhang miteinander steht. Ja? Und er versucht nun, also er hat den Anspruch, in einem systematischen Ganzen sozusagen die Wirklichkeit zu erfassen und fragt sich jetzt, wo fangen wir da am besten an, wenn doch irgendwie alles miteinander zusammenhängt und am Ende dieses Ganze sich darstellen soll. Denn wenn man jetzt einfach nur sagen würde, das Ganze, und dann versucht, wenn man versucht, bei dem ganz Konkreten anzufangen, nämlich bei diesem Ganzen, dann ist es zunächst mal völlig abstrakt, was man da sagt. Das ist völlig unbestimmt. Also Hegel bringt das Beispiel in seiner Phänomenologie, da sagt er, wenn man sagt, Zoologie, das sind alle Tiere, dann hat man eigentlich noch überhaupt nichts gesagt, noch gar nichts Bestimmtes gesagt. Man muss dann erstmal anfangen, im Einzelnen konkret zu entwickeln, was die Zoologie im Ganzen ist. Ja? Und so ist jetzt das Problem für die Wissenschaft als Ganze oder für das Begreifen der Wirklichkeit auch. Wenn man erstmal nur sagt, das Ganze, das Absolute oder in der Philosophiegeschichte gerne auch gesagt Gott oder so, dann sagt man eigentlich überhaupt gar nichts, könnte man sagen. Es ist ein völlig abstrakter Begriff. Das Problem ist jetzt, ich kann gar nicht konkret anfangen. Ich möchte jemandem konkret etwas erklären und kann aber gar nicht konkret anfangen, weil der Anfang als Anfang immer abstrakt ist. Das ist sozusagen das Argument, ja, von Hegel. Das ist das, was er feststellt. Wenn ich anfange, jemandem was zu erklären, selbst wenn ich versuche, ganz konkret anzufangen, ist es, weil es der Anfang ist, erstmal noch völlig abstrakt, weil das Konkrete ist nämlich das Ganze. Und das Ganze ist konkret, heißt auf Latein nichts anderes als zusammengewachsen. Ja, das Ganze ist eben ein zusammengewachsenes Ganzes. Und dieses zusammengewachsene Ganze, das kann ich nicht auf einem Schlag einfach sagen. Ich kann zwar sagen, ein zusammengewachsenes Ganzes, aber damit ist eben nichts gesagt. Genauso wie bei Zoologie nichts gesagt ist. Das ist der Gedanke. Und deswegen sagt er, wenn das so ist, also wenn der Anfang notwendig abstrakt ist, wenn es im Anfang als Anfang liegt, sozusagen im Begriff des Anfangs liegt, dass er abstrakt ist, weil er der Anfang ist, dann ist es auch richtig, mit dem anzufangen, was selbst noch völlig voraussetzungslos und völlig unbestimmt ist. Sozusagen, wenn ich versuchen würde, das Konkrete zu sagen, wäre es eh abstrakt, dann müsste ich also immer weiter zurückfragen und das weiter bestimmen. Und deswegen sagt er, ist es am besten, man fängt tatsächlich bei dem an, was selber wirklich völlig unbestimmt und voraussetzungslos ist und entwickelt daraus dann sozusagen das Ganze. Deswegen fängt Hegel jetzt in der Wissenschaft der Logik, das ist sozusagen der Anfang seines Systems, das hat drei Teile, die Wissenschaft der Logik, die Naturphilosophie und die Philosophie des Geistes, fängt er an mit dem Begriff des reinen Seins. Das soll ein Begriff sein, der selber völlig unbestimmt ist, völlig leer und deswegen auch völlig voraussetzungslos. Für alle, die jetzt schon denken, was soll das denn sein, will ich gleich vorweg sagen. Hegel selbst wird später zeigen, dass es in Wirklichkeit so etwas wie einen völlig unmittelbaren Anfang gar nicht geben kann. Das ist auch irgendwie logisch, wenn man nämlich von einem Ganzen ausgeht und man fängt irgendwo an, dann ist dieser Anfang ja selber Teil des Ganzen und seiner Entwicklung. Ja. Deswegen wird sich zeigen, dass dieser Anfang in Wirklichkeit auch gar kein unmittelbarer reiner Anfang ist, aber trotzdem ergibt sich jetzt erstmal aus der Logik, dass man sagt, damit muss man anfangen, mit diesem reinen Sein. Und ich möchte bei dem Anfang der Logik ein bisschen bleiben, obwohl das jetzt sehr abstrakt erstmal ist und ziemlich kompliziert, aber damit ihr eine Vorstellung davon bekommt, wie Hegel vorgeht. Das ist ziemlich schwierig, was ich jetzt darstelle. Er beginnt also erstmal mit diesem reinen Sein und sagt sich, gut, wenn wir völlig unbestimmt, voraussetzungslos und so weiter anfangen wollen, dann müssen wir mit dem reinen Sein anfangen, das selbst noch überhaupt keine einzige Bestimmung enthält. Also nichts Bestimmtes denken, sondern nur Sein. Und wenn wir jetzt einfach nur Sein denken, dann denken wir auch nichts dem Sein entgegengesetztes oder anderes, weil dann wäre es nicht mehr rein und unbestimmt. Ja, dann wäre es schon wieder vermittelt, dann wäre es nicht unmittelbar, sondern wieder im Gegensatz zu etwas anderem bestimmt. Wenn wir jetzt dieses reine Sein denken, dann denken wir sozusagen reines auf sich selbst bezogen sein. Wir denken keinen Unterschied in sich, in diesem Sein, und wir denken auch keinen Unterschied des Seins zu etwas anderem. Und wenn man jetzt mal ehrlich ist, wenn man das durchdenkt, dann denkt man in Wahrheit dabei eigentlich gar nichts. Wenn man versucht, reines Sein zu denken, versucht das mal, und weder einen Gegensatz hat, noch irgendeine Bestimmung, also wenn die Bestimmtheit des reinen Seins die reine Unbestimmtheit ist, dann denkt man eigentlich gar nichts. So. Jetzt könnten wir an dem Punkt sagen, okay, was soll der ganze Quatsch, wir hören auf, ist doch Unsinn, wir denken gar nichts beim reinen Sein und das ist alles esoterischer Scheiß, wir hören jetzt hier auf. Ja? Und Hegel sagt, das ist selbst eigentlich schon ein Ergebnis, was wir da haben, denn das, was wir dabei sehen ist, er sagt sehr schön, dieses reine Sein, das ist nicht mehr noch weniger als nichts. Das heißt, es ist nicht mehr als nichts. Damit haben wir also in gewisser Weise nichts gewonnen. Es ist aber auch nichts weniger als nichts. Das heißt, wir haben jetzt eine neue Bestimmung, nämlich das Nichts. Wir haben reines Sein gedacht, ne? Haben was versucht zu denken jedenfalls und sind von selbst quasi gelandet bei einem Gegenbegriff, nämlich beim Nichts. Obwohl wir eigentlich mit dem reinen Sein anfangen wollten. Okay? Kommt einem erstmal ein bisschen Scharlatanerie-mäßig vor, aber wenn man es weiter durchdenkt, dann ist es eigentlich eine ganz interessante Geschichte. Entschuldigung. Ja? Ist das Nichts dasselbe wie das Sein oder das Gegenteil davon? Beides zugleich. Nein, pass auf. Also zunächst mal ist es tatsächlich jetzt, hat sich herausgestellt, ist es dasselbe wie das Sein. Ja? Okay. Wir haben versucht, Sein zu denken und haben gemerkt, wir denken dabei aber nichts. Ja? Und sind also übergegangen ins Nichts. Und so gesehen ist jetzt das Nichts erstmal dasselbe wie das Sein. Hegel schreibt, das absolute Sein ist das absolute Nichtsein. Ja, genau. Also das Problem wird sein, wir werden gleich sehen, es ist gleichzeitig das Gegenteil und dasselbe sozusagen, aber eben nicht ganz so platt, wie ich es jetzt gerade formuliert habe. Wir kommen da nochmal zu, okay? Jetzt denken wir, ich würde ehrlich gesagt versuchen, wenn es euch recht ist, weil es wird bestimmt sehr viele Fragen geben, dass ich versuche, das erstmal jetzt darzustellen und wir dann Fragen machen, okay? Es sei denn, ihr versteht was akustisch nicht, okay? Danke, das ist, glaube ich, einfacher. Wenn wir jetzt sagen, dieses Sein, das ist, wenn wir das denken, nicht mehr noch weniger als nichts, dann ist das deswegen interessant, weil wir haben nämlich ein neues Ergebnis, nämlich das Nichts. Und das ist typisch für Hegel, dass er nämlich sagt, wenn wir im Denken konsequent bleiben und einfach mal weiter, also wenn wir jetzt nicht an der Stelle einfach aufhören, weil wir sagen, das bringt alles nichts, sondern einfach überlegen, was ergibt sich daraus, dann landen wir eben bei einer neuen Bestimmung, nämlich beim Nichts. Ja? Und haben damit aber nicht nichts gewonnen, sondern eben das Nichts gewonnen, nämlich einen neuen Begriff. Ja, das ist quasi der Witz. Wir haben sehr wohl dabei eine Bewegung gemacht und das nennt Hegel eben auch, ist hier noch nicht ganz angebracht, aber Hegel spricht deswegen auch immer von der bestimmten Negation. Also wenn man irgendetwas negiert, wenn man von irgendetwas sagt, ist es das Nichts, dann ist das eben das Nichts von einem Etwas und deswegen etwas Neues. Und hier haben wir das auch schon angelegt zumindest, dass wir sagen können, wir haben jetzt eine neue Bestimmung, die aus dem Untergang, dadurch, dass wir das Sein, so wie wir es anfänglich gedacht haben, nicht denken konnten, hervorgegangen ist. Wenn wir jetzt nichts versuchen zu denken, dann stellt sich relativ schnell heraus, dass wir dabei genau dasselbe denken wie beim Sein. Wenn wir nämlich sagen, dass nichts ist die reine Unbestimmtheit, die reine Leere, dann ist dabei ja auch wieder etwas gedacht, also in gewisser Weise ist das Nichts und es ist genauso bestimmt wie das Sein und so landen wir, wenn wir jetzt das Sein denken, zunächst mal auch wieder beim Nichts, beim Sein. Entschuldigung, wenn wir das Nichts denken, landen wir beim Sein. Ist gut, wenn ich zwischendrin selber denken muss, dann ist es leichter für euch nachzuvollziehen, was ich sagen möchte. Wenn wir jetzt also das Nichts versuchen zu denken, dann landen wir wieder beim Sein. Jetzt könnte man wieder sagen, ja super, jetzt haben wir also erst Sein gedacht, dann haben wir gesagt, das Sein ist dasselbe wie das Nichts. Ja. Jetzt sagen wir, wenn wir nichts denken, dann denken wir wieder dasselbe wie das Sein, was soll der Quatsch? Ja. Und Hegel bleibt aber da dran und fragt sich, gut, wie halten sich denn jetzt Sein und Nichts zueinander? Und stellt fest, das Neue in der Bewegung ist, dass jetzt plötzlich Bewegung reingekommen ist. Das Sein ist erst in das Nichts übergegangen und das Nichts ist in das Sein übergegangen. Und wir haben jetzt ein ständiges Übergehen und dieses Übergehen, sagt Hegel, ist eigentlich eine neue Bestimmung, das hatten wir vorher nicht, dieses ständige Hin- und Hergehen und das nennt Hegel Werden. Wir haben jetzt also eine neue Bestimmung, das wir vorher nicht hatten, nämlich das Werden als einen neuen Begriff, der sich daraus ergeben hat, dass wir versucht haben, mit dem reinen Sein zu starten, gesehen haben, wir gehen über zum Nichts, gesehen haben, das Nichts geht wieder über ins Sein und so haben wir eine neue Bestimmung, nämlich das Werden. Ähm, Und das eigentliche, die eigentliche Wahrheit von Sein und Nichts, sagt Hegel jetzt, ist eben weder, dass es das Sein für sich gibt, sozusagen dieses reine Sein, noch das Nichts für sich gibt, sondern die sind beide nur als Momente in diesem ständigen Übergangsprozess, in diesem Werden. Und das typisch Hegelsche ist jetzt wieder, dass er sich fragt, wie sind jetzt plötzlich Sein und Nichts in diesem Werden? Man darf sich das jetzt nicht so vorstellen, dass die als getrennte Begriffe weiterhin so bleiben wie bisher. Alles bleibt wie bisher, nur jetzt sagen wir, das Werden vereint sozusagen Sein und Nichts, sondern das Werden muss selber tatsächlich eine Einheit sein von Sein und Nichts, in der die beiden nicht mehr bloß als getrennte nebeneinander stehen. Ja? Und diese Einheit von Sein und Nichts im Werden stellt sich nach Hegel so dar, dass es einerseits Entstehen gibt und andererseits Vergehen, nämlich so, dass wenn das Nichts ins Sein übergeht, dann ist das das Entstehen. Ne? Wenn Sein in Nichts übergeht, dann ist das das Vergehen. Und beide sind jeweils in dieser Einheit, aber immer so, dass eine Seite das Überwiegende ist. Bei dem Übergang von Nichts ins Sein haben wir das Entstehen und bei dem Übergang vom Sein ins Nichts das Vergehen. Und dabei ist jeweils eine Bestimmung sozusagen mehr gewichtet, könnte man sagen. Nämlich beim Entstehen das Sein und beim Vergehen das Nichts. Der Witz ist aber jetzt wieder, dass man nicht einfach zwei verschiedene Bewegungen hat, die nebeneinander stehen, sondern wenn man es genau nimmt, ist jeder Entstehungsprozess gleichzeitig ein Vergehensprozess und umgekehrt. Immer wenn etwas entsteht, vergeht gleichzeitig etwas. Man könnte sagen, der Übergang vom Nichts zum Sein, dabei vergeht das Nichts, ja? Und umgekehrt. So dass quasi ein und derselbe Prozess immer zugleich ein Entstehen- und Vergehensprozess ist. Jetzt ist es so, dass in diesem Prozess Sein und Nichts als die Bestimmung in dem Werden selber verschwinden, sagt Hegel. Und wenn jetzt die beiden Momente des Werdens, nämlich Sein und Nichts, verschwinden in diesem Prozess, dann verschwindet auch das Werden selbst. Wir können kein Werden denken, wenn es nicht einen Unterschied in dem Werden gibt. Können wir kein Werden mehr denken. Das ist, glaube ich, noch nicht klar, ne? Doch? Okay. Also wenn jetzt Sein und Nichts jeweils verschwinden in dem Prozess als Getrennte, als Unterschiedene, dann verschwindet irgendwann auch das Werden. Und deswegen sagt Hegel, dass damit ist das Werden eigentlich in sich widersprüchlich, weil es gleichzeitig gerade das aufhebt. Im Werden werden gerade die Momente aufgehoben, die es braucht, damit es überhaupt ist als Prozess, nämlich Sein und Nichts. Und das Resultat von diesem wunderbaren Aufheben des Werdens ist deswegen dann nach dieser unruhigen Einheit von Sein und Nichts eine ruhige Einheit von Sein und Nichts, nämlich das Dasein. Da ist dann die Bewegung verschwunden, ja, man hat das Werden ist verschwunden, die eigentliche Bewegung von Sein und Nichts ist verschwunden und man hat jetzt eine feste Bestimmung, nämlich das Dasein, eine ruhige Einheit von Sein und Nichts. Ich höre jetzt gleich auf mit diesen furchtbaren Kategorien, die für euch wahrscheinlich erstmal sehr schwer nachzuvollziehen sind, aber möchte diesen Punkt noch abschließen. Das Dasein ist deswegen jetzt sehr interessant, weil wir jetzt eine ruhige Einheit von Sein und Nichts haben. Wir haben jetzt ein Resultat nach einem solchen Prozess des Denkens. Ja? Und dieses Resultat, das Dasein, sieht so aus, als wäre es unmittelbar, als wäre es schon immer sozusagen, als wäre es vom Himmel gefallen, sage ich mal. Ja? Und viele sagen deswegen auch, wieso fängt man nicht überhaupt einfach mit dem Dasein an, mit einem bestimmten Sein an? Und der Witz ist, das ist auch für Hegel sehr typisch, dass er sagt, das Werden, also der Bestimmungsprozess, der zu dem Dasein geführt hat, den sieht man zunächst mal am Dasein selbst nicht mehr. Aber in Wirklichkeit ist Dasein Resultat von diesem Prozess. Und das heißt, wir nehmen etwas als unmittelbar, was aber in Wirklichkeit Resultat von einer Entwicklung ist. Und das tun wir ständig und nach Hegel gibt es nichts auf der Welt, was nicht zugleich vermittelt und unmittelbar ist. Und das zeigt sich daran, ganz wunderbar, dass alles, was uns als unmittelbar erscheint, also was wir einfach so nehmen, als wäre es sozusagen Gott gegeben oder sowas in der Art oder wo auch immer her gegeben, von der Natur, vom Himmel gefallen oder wie auch immer, eigentlich Resultat eines Prozesses ist. Und dieser Prozess, der verschwindet aber, den erkennt man nicht mehr unbedingt an diesem unmittelbaren Gegenstand. Und so ist es jetzt auch hier beim Dasein. Hegel macht jetzt immer so weiter und versucht jetzt sozusagen wieder zu zeigen, das Dasein ist jetzt eine Einheit von Sein und Nichts. Dass es eine Einheit von Sein und Nichts ist, sieht man daran, dass es ein bestimmtes Sein ist. Und bestimmt sein kann nur etwas, was zugleich unterschieden ist von anderem in irgendeiner Form. Wenn man sagen will, was etwas als Bestimmtes ist, muss man immer sagen, was es zugleich nicht ist. Das ist ein bisschen vorausgegriffen, das bezieht sich jetzt eher auf den Begriff des Etwas bei Hegel, aber es ist hier schon mitgedacht. Ja? Bestimmtes Sein bedeutet immer Einheit von Sein und Nichtsein, und nach Hegel gibt es überhaupt gar nichts, was nicht zugleich eine Einheit von Sein und Nichts ist, weil alles, was ist, ist bestimmt, und als Bestimmtes ist es, muss, enthält es auch immer das sozusagen negativ, was es nicht ist. Ja. Für die Philosophen unter euch, vielleicht gibt es ja ein paar Studierende der Philosophie, da gibt es den berühmten Satz von Spinoza, jede Bestimmtheit ist Negation. Ja, man kann nichts Bestimmtes denken, ohne zugleich zu denken, was etwas nicht ist. Und das ist jetzt hier im Dasein mitgedacht, und Hegel sagt jetzt, das Dasein ist jetzt sozusagen unter der Form des Seins eine Einheit von Sein und Nichts, und guckt dann jetzt weiter, wie sich diese Einheit von Sein und Nichts im Dasein genauer darstellt. So, ich höre jetzt an dieser Stelle auf, ihr könnt euch aber vorstellen, Hegel macht jetzt immer so weiter und bekommt immer komplexere Begriffe. Wir hatten ja angefangen mit dieser Frage, wenn man anfängt, dann fängt man immer abstrakt an, obwohl man eigentlich was Konkretes, nämlich ein Ganzes darstellen will. Ja? Und sozusagen, was jetzt hier passiert ist, dass man mit einem ganz abstrakten, völlig unmittelbaren und unbestimmten Begriff angefangen hat und zu immer komplexeren Begriffen kommt, nach Hegel. Und er versucht sozusagen zu zeigen, wie man, wenn man einfach nur der Logik der Sache folgt, also überhaupt nichts hinzufügt, sondern einfach nur immer, wenn man irgendwas denkt, auch wenn es einem noch so bescheuert vorkommt oder verrückt vorkommt, sich einfach nur zu fragen, was folgt denn daraus konsequenterweise, da dran zu bleiben, dann kommt man zu immer komplexeren Bestimmungen. Und am Ende steht dann für Hegel in der Logik tatsächlich die absolute Idee, in der man sozusagen alle wesentlichen, sozusagen prinzipiellen, wesentlichen Bestimmungen, Denkbestimmungen denkt. Und zwar so, dass man dabei ein Ganzes denkt, was selbst all diese Bestimmungen überhaupt erst hervorbringt. Das ist sehr schwierig zu denken, aber Hegel denkt sozusagen in der absoluten Idee ein Absolutes, das selber nicht einfach irgendwas Starres ist, so wie Gott, ja? Wie man Gott denkt, meine ich, wenn man denn glaubt, dass es einen gibt, sondern etwas, was ein Ganzes, was sich selber entwickelt und was eben sich entwickelt über all diese verschiedenen Bestimmungen. Und was sich dann auch noch darstellt in der Realität, in der Realphilosophie, nämlich in der Natur und in der Philosophie des Geistes. Und da gehört zum Beispiel ganz wesentlich die Gesellschaft hinein, die bürgerliche Gesellschaft. Und da würde sozusagen so gesehen, wenn man will, auch der Kapitalismus reingehören, soweit Hegel ihn schon gekannt hat und analysiert hat. Das gehört zum Beispiel in die Philosophie des Geistes. So, und damit hat Hegel den Anspruch, ein System zu haben, oder er hatte zumindest den Anspruch, einen Systemgrundriss geliefert zu haben, mit dem man die Wirklichkeit in der Totalität begreifen kann. Und zwar nicht so, dass sie einfach ein starres Gegebenes ist, sondern ein sich entwickelndes Ganzes, das man erfassen und begreifen kann und zu dem man deswegen auch ein freies Verhältnis entwickeln kann, weil man nicht durch irgendwas Fremdes bestimmt ist, was man nicht begreifen oder kennen kann, sondern begreifen kann, dass das alles selber hervorgebracht ist durch die Idee und wir als Menschen, die Vernunft haben und Geist haben, das nachvollziehen und begreifen können. Und sogar begreifen können, dass wir es selber hervorbringen und die Welt nach unseren eigenen Maßstäben verändern. Das ist Hegels Anspruch. Und wenn man so ein System nicht hätte, dann würde Hegel sagen, dann hätte man auch überhaupt keine Wissenschaft, ja, weil Wissenschaft bedeutet eben, alles, was ist, in einem Ganzen denken zu können und an einem Zusammenhang denken zu können, begreifen zu können. Was hat das alles jetzt mit Hegel zu tun oder warum beschäftigt man sich mit solchen logischen Figuren, wie Hegel das macht? Was hat das alles mit Marx zu tun? Wenn man jetzt mal das Kapital nimmt, dann hat Marx im Grunde genommen ein ganz ähnliches Problem wie Hegel. Er möchte nämlich ein Ganzes darstellen, nämlich den Kapitalismus als ein sozusagen zusammenhängendes gesellschaftliches Verhältnis, Produktionsverhältnis. Und er möchte das in einem Gesamtzusammenhang darstellen, er möchte diesen Gesamtzusammenhang sozusagen dieser Produktionsverhältnisse darstellen. Und auch er hat das Problem, womit fange ich denn da jetzt an, wenn ich das will, wenn ich den Kapitalismus begreifen möchte und erklären möchte und zeigen möchte, wie der Kapitalismus funktioniert und worin er besteht. Und er fängt an, und zunächst mal hat er dabei einen ganz ähnlichen Anspruch, nämlich sich ganz nach der Logik der Sache sozusagen zu richten. Ja? Also nicht irgendwie äußerlich nebeneinander bestehende Begriffe irgendwie zu erläutern, sondern er möchte zeigen, wie alles, was zum Kapitalismus dazugehört, in einem Gesamtzusammenhang passt und da reingehört. Und er fängt an mit der Ware, und man könnte sich ja fragen, warum fängt er eigentlich an mit der Ware? Und ich finde, das hat Lenin tatsächlich in seinen Konspekten ganz schön dargestellt. Er sagt nämlich, Marx analysiert im Kapital zunächst das einfachste, gewöhnlichste, grundlegendste, massenhafteste, alltäglichste, milliardenfach zu beobachtende Verhältnis der bürgerlichen Warengesellschaft, den Warenaustausch. Die Analyse deckt in dieser einfachsten Erscheinung, in dieser Zelle der bürgerlichen Gesellschaft, alle Widersprüche, beziehungsweise die Keime aller Widersprüche der modernen Gesellschaft auf. Die weitere Darstellung zeigt uns die Entwicklung, sowohl das Wachstum als auch die Bewegung dieser Widersprüche und dieser Gesellschaft im Gesamt ihrer einzelnen Teile von ihrem Anfang bis zu ihrem Ende. Das heißt, Marx fängt deswegen mit der Ware an, weil man sagen könnte, oder das wäre jetzt jedenfalls meine Meinung, dass er mit der Ware deswegen anfängt, weil sie sozusagen das sinnlich handgreiflichste und gewöhnlichste und einfachste und damit in gewisser Weise könnte man sagen unmittelbarste, ja, die unmittelbarste Darstellungsform der kapitalistischen Warenproduktion ist. Wenn man jetzt schaut, wie Hegel anfängt, in der Logik fängt er mit dem reinen Sein ein. Das ist jetzt wirklich nicht so einfach, das hier direkt zu übertragen. Wenn wir schauen, wie Hegel in der Realphilosophie anfängt, dann fängt er auch dort immer mit dem unmittelbarsten, möglichst sinnlichsten und damit sozusagen am nächsten an dem reinen Sein orientierten Gegenstand an und versucht dann daraus alles Weitere zu entwickeln. Also in der Naturphilosophie zum Beispiel fängt er erstmal nur mit Raum und Zeit an, als den grundlegendsten, einfachsten Kategorien. In der Rechtsphilosophie, wo es eben auch um gesellschaftliche Verhältnisse geht, fängt er mit dem Begriff der Person an. Und Marx fängt eben hier mit der Ware an, weil es sozusagen eine Parallele gibt zu dieser Frage, was ist das einfachste, sinnlichste, worin sich die moderne kapitalistische Produktionsweise darstellt. Und er fängt damit an mit einem eigentlich scheinbar völlig unproblematischen Gegenstand, könnte man sagen, mit der Ware. Und es zeigt sich ziemlich schnell, das habt ihr ja alles im Kapitallektürekurs gesehen, diese Ware ist aber sehr viel vertrackter, als man so meinen könnte. Er fängt dann an erstmal mit dem Gebrauchswert und dem Tauschwert, fragt sich dann, wie kann man das überhaupt erklären? Es ist doch irgendwie merkwürdig, dass sowas wie Brot und eine Flasche Wasser, die wirklich nichts miteinander gemein haben, dass man die miteinander tauschen kann. Ne? Fragt sich dann, wie kann man das überhaupt erklären? Kommt dann auf den Wert und so weiter und versucht dann immer aus allen Widersprüchen, die sich daraus ergeben, weiterzudenken und nach zu entwickeln, logisch, wie aus der Natur sozusagen, aus dieser widersprüchlichen Natur der Ware, die eben selber Produkt einer höchst widersprüchlichen Produktionsform ist, alles Weitere logisch folgt. Das heißt, Marx ist im Grunde genommen, was Hegels Methode angeht, mit dieser Methode völlig einverstanden, mit der Vorgehensweise, mit dem einfachsten und sozusagen am wenigsten voraussetzungsreichen auch anzufangen. Und er sagt auch, Es gibt ein schönes Zitat, wo er sagt, das Konkrete ist konkret, weil es die Zusammenfassung vieler Bestimmungen ist, also Einheit des Mannigfaltigen. Im Denken erscheint es daher als Prozess der Zusammenfassung, als Resultat, nicht als Ausgangspunkt, obgleich es der wirkliche Ausgangspunkt und daher auch der Ausgangspunkt der Anschauung und der Vorstellung ist. Das heißt, das Konkrete erscheint im Denken notwendig als Resultat all der Bestimmungen, die er dann hier ja entwickelt, und am Ende haben wir dann einen möglichst umfassenden Begriff des Kapitalismus. Nur, dass Marx jetzt sagt, nur weil das im Denken so ist, dass wir irgendwo anfangen und dann ein ganzes Denken, ist es trotzdem so, dass in der Realität alles immer konkret ist. Die Realität ist immer konkret, sagt er so schön. Das heißt, es ist Ausdruck unseres Denkens, dass wir vom Abstrakten zum Konkreten vorgehen müssen, wenn wir etwas begreifen wollen oder darstellen wollen. Aber es ist nicht so, dass tatsächlich die Realität selber sozusagen ein Prozess der Entwicklung vom Abstrakten zum Konkreten ist. Das heißt, in der Wissenschaft, sagt Marx, wenn es um die Darstellungsweise geht, dann müssen wir tatsächlich so vorgehen. Dann müssen wir beim Abstrakten anfangen und dann können wir immer das Konkrete erst als Resultat darstellen. Aber in der Realität ist trotzdem, gibt es nicht sowas wie eine Entwicklung vom Abstrakten zum Konkreten. Sondern die Wirklichkeit ist immer konkret. Und Hegel hat jetzt fälschlicherweise gemeint, dass tatsächlich die Realität selber Produkt der Entwicklung der Idee ist, ja, die sozusagen sich realisiert in der Natur und im Geist, weil er sozusagen die Art und Weise, wie wir die Totalität begreifen, selber als den wirklichen Entstehungsprozess gedacht hat. Aber das ist nur der Entstehungsprozess in unserem Kopf, könnte man sagen, in unserem Denken. Es ist aber nicht der Entstehungsprozess der Realität selbst. Das heißt, was die Darstellungsmethode angeht, das ist jetzt hier Nachwort zur zweiten Auflage, ne? Was die Darstellungsweise angeht in der Wissenschaft, stimmt Marx mit Hegel sehr überein. Und man könnte sagen, sogar was die Forschungsweise angeht, sind sie sich gar nicht so fremd, wie man meinen könnte, weil auch Hegel für seine ganzen, für seine Darstellungen in der Naturphilosophie und in der Philosophie des Geistes sich sehr intensiv auseinandergesetzt hat mit Ricardo, mit Smith, also als er seine bürgerliche Gesellschaft dargestellt hat, in der Naturphilosophie, mit den Naturwissenschaften seiner Zeit. Also auch was die Forschungsmethode angeht, sind sie sich gar nicht so weit entfernt, könnte man sagen. Und was die Darstellungsmethode angeht, übernimmt Marx eigentlich diesen Gedanken, dass man sagt, man muss vom Abstrakten anfangen, um das Konkrete erst als Konkretes darzustellen. Man muss sich tatsächlich auf die Logik der Sache selber verlassen. Ja, Wissenschaft bedeutet nicht, dass man eine äußerliche Methode auf einen Gegenstand anwendet, sondern man muss sich auf die Logik der Sache selber verlassen. Ich mache noch 3 Minuten, ja? Weil, okay, ich habe ein bisschen überzogen, glaube ich schon. Ne? Okay. Das heißt, Marx wirft Hegel vor, dass er im Grunde genommen alles auf den Kopf stellt, weil sozusagen die Realität stellt sich dar als ein Resultat der Entwicklung der Idee. Und in Wirklichkeit ist es doch umgekehrt so, dass das, was sich entwickelt, ist das Materielle, und die wirkliche Welt bilden wir eben ab in unserem Denken in einer solchen Entwicklung. Aber das ändert nichts daran, dass die wirkliche Welt nicht bloß Erscheinung der Idee ist, sondern die Idee, das im Menschenkopf umgesetzte oder übersetzte Materielle. Ja, dieses Verhältnis, sagt Marx, erscheint bei Hegel genau andersrum. Und das nennt Marx die mystifizierende Form. Also er wirft Hegel deswegen vor, dass da eine mystifizierende Form vorliegt, weil er eben meint, es gäbe sozusagen so etwas wie die Idee, die sich dann realisiert. Das ist ein bisschen so ähnlich, also Hegel ist eigentlich meiner Meinung nach jedenfalls Atheist letztlich, aber es ist ein bisschen so ein ähnlicher Gedanke wie für die, denen das völlig fremd ist, wie in dem Schöpfungsgedanken, ja, dass sozusagen die Idee, ein ideelles Prinzip sich realisiert als Ganzes in der äußeren Welt. Ja. Also Hegel sagt, gibt auch ein Bild, wo er sagt, das ist so etwas Ähnliches wie die Gedanken Gottes vor der Schöpfung, was in der Logik passiert. Das ist aber ein Bild, also das muss man ganz wichtig ist, dass man das sieht, weil Hegel selber ein solches Schöpfungs tatsächlich von so einer Schöpfung ausgeht, aber das, was sich eben nach Hegel realisiert, ist eigentlich ein ideelles Prinzip und kein materielles. Das Rationelle von der hegelischen Philosophie ist jetzt nach Hegel deswegen fragt sich jetzt sozusagen, was ist das, was das Rationelle an dieser hegelischen Philosophie ist. Zunächst mal sagt er, Hegel hat wie kein anderer die allgemeinen Bewegungsgesetze der Dialektik tatsächlich auf den Punkt gebracht. Ja? Diese ganze Weise, wie man denkt und wie man von solchen Widersprüchen immer weiterkommt zu nächst höheren Bestimmungen, ist sozusagen nach Marx ein großes Verdienst von Hegel, dass er die allgemeinen Bewegungsgesetze der Dialektik begriffen hat. Und das Großartige ist gleichzeitig, dass er es geschafft hat, in dem positiven Verständnis des Bestehenden, also zugleich auch das Verständnis seiner Negation, seines notwendigen Untergangs zu sehen. Und er zeigt eben, dass alles, was geworden ist, zugleich auch wieder vergehen wird. Also er denkt sozusagen von allem, was ist, immer zugleich den Entstehungsprozess und auch, dass es in sich selbst seinen eigenen Untergang enthält. Wenn man jetzt nochmal die Logik nimmt und sagt, alles ist eine Einheit von Sein und Nichts und das ist immer so ein Entwicklungsprozess, dann bedeutet das eben, dass auch alles immanent in sich selbst einen Widerspruch so enthält, dass es in irgendeiner Form zu einer weiteren Entwicklung führen wird. Und das Einzige, was immer ist, könnte man sagen, ist die Idee selbst, die sich in all diesen verschiedenen Prozessen darstellt. Aber es gibt nichts sozusagen, was nicht zugleich auch zugrunde geht. Und das Wichtige ist jetzt immanent. Was Marx sehr kritisiert an Hegel ist, dass er sagt, dass er im Grunde genommen es dem deutschen Bürgertum sehr einfach gemacht hat, sich mit der Gegenwart zu versöhnen, weil Hegel versucht hat zu zeigen, dass seine Gegenwart sozusagen Ausdruck der Freiheit ist und Ausdruck der Entwicklung der Idee hin zur Freiheit. Aber er sagt zugleich, paukt er ihnen eigentlich die Dialektik ein in dem Sinne, dass jeder Bürger, wenn er es richtig lesen würde, was Hegel schreibt, auch wissen könnte, dass notwendigerweise seine Zeit auch irgendwann um sein wird und der Kapitalismus untergehen wird. Das steckt eigentlich in der Logik des hegelischen Denkens drin. Und das ist vielleicht nochmal eine gute Möglichkeit für mich jetzt zu einer kleinen Abschlussbemerkung. Es gibt ja immer die Frage, ich habe jetzt ja sehr stark dargestellt, wie Marx sozusagen in der Logik des Kapitals, wie er vorgeht, sich mit der Methode Hegels, nämlich in der Logik der Sache zu bleiben, sich an Hegel orientiert und eine Einheit von Inhalt und Methode macht. Also keine äußerliche wissenschaftliche Methode anwendet auf irgendeinen Inhalt, sondern aus dem Inhalt der Ware selber sozusagen alles Mögliche dann ableitet. Und es gibt häufig die Frage, ist Marx, ist es jetzt eine logische Abhandlung oder eine historische Abhandlung? Das habt ihr bestimmt auch schon diskutiert. Und wenn man jetzt von der dialektischen Philosophie her geht, also von Hegel, dann würde man sagen, das ist gar kein Gegensatz. Es ist beides zugleich. Und zwar nicht in dem Sinne, dass es eindeutig genau so ist, dass man sozusagen jede logische Entwicklungsstufe unmittelbar genau einer bestimmten historischen Entwicklungsstufe zuordnen kann. Das macht schon Hegel nicht. Ja? Schon Hegel ist nicht, macht das nicht so einfach, dass er sagt, jede logische Entwicklung hat unmittelbar eine Entsprechung in der reellen Entwicklung. Aber was Hegel schon zeigen möchte, ist, dass tatsächlich in der realen Entwicklung, dass die sich immer auch nach der Idee sozusagen richtet. Und wenn man jetzt mal es materialistisch betrachtet, müsste man sagen, weil die Denkformen, mit denen wir die Wirklichkeit begreifen, auf wirklichen Entwicklungsprozessen beruhen und daraus gewonnen werden, ist es nicht so, dass es einfach zwei Alternativen sind, entweder historisch oder logisch, sondern das, was eine logische, das wäre jedenfalls meine Meinung, das ist, glaube ich, im Raum hier bestimmt umstritten, das, was logisch ist, muss zumindest, wenn auch nicht eindeutig zuordnenbar, trotzdem eine Entsprechung insgesamt in der historischen Entwicklung finden können. Das kann keine nicht auseinanderfallen. Wenn man jetzt sagt, Marx bezieht sich ernsthaft auf Hegel, dann könnte das nicht einfach auseinanderfallen. Das andere ist jetzt die Frage, heißt das, wenn man sagt, Hegel zeigt, alles, was entsteht, ist wert, dass es zugrunde geht, um mal Goethe zu zitieren. Ja? Alles, was entsteht, wird auch untergehen, weil es in sich widersprüchlich ist und diese immanenten Widersprüche sich so entwickeln, dass es irgendwann auch untergeht. Dann stellt sich ja immer bei Marx die Frage, bedeutet es denn, dass wir jetzt die Hände in den Schoß legen und warten, bis der Kapitalismus sozusagen vorbei ist, weil er sowieso notwendigerweise untergehen wird. Ja? Möchte, wäre schön, ja. Untergehen wird. Da würde ich jetzt sagen, wenn man Marx auf Hegel bezieht, ernsthaft, und ich verstehe auch Marx tatsächlich so, dann ist es wichtig, einen ganz großen Unterschied zu machen zwischen dem, was man notwendig, was notwendig bedeutet und was zwangsläufig bedeutet. Für die hegelische Philosophie ist notwendig das, was in der Logik und Natur einer Entwicklung einer Sache liegt. Das heißt, man kann sagen, der Kapitalismus wird notwendigerweise untergehen, das steht sozusagen fest. Also, dass der Kapitalismus untergehen wird, das steht quasi fest, weil er in seinen immanenten Widersprüchen untergehen wird. Die Frage ist aber ja, was passiert danach sozusagen, was ergibt sich daraus? Und da kann man jetzt nicht so verstehen, dass sich daraus zwangsläufig sozusagen nach Marx oder auch sogar nach Hegel der Kommunismus sozusagen ergeben wird von selbst oder so, das müssen sowieso die Menschen machen, sondern ein mit Notwendigkeit ist gemeint, in der Logik und Natur einer Sache liegend. Das heißt, wenn man jetzt sich mal eine Entwicklung vorstellt von einem Kind, ja, das erwachsen wird, dann kann man sagen, es kann sein, dass dieses Kind niemals erwachsen sein wird, weil es vorher zum Beispiel stirbt oder in dem Fall muss man sagen, dass es stirbt, ja. Es kann zum Beispiel sein, dass das Kind bestimmte Fähigkeiten seiner selbst niemals entfalten können wird, weil es zum Beispiel einen schweren Unfall hat, ja. Dann würde man sagen, es ist der Entwicklung dieses Kindes völlig zufällig und äußerlich, dass es niemals all diese Fähigkeiten entwickeln kann, weil eigentlich der Natur der Sache nach hätte es diese Fähigkeiten entwickelt. Also ich meine sowas wie zum Beispiel, man lernt normalerweise irgendwann sprechen und es gibt immer auch Menschen, die das nicht lernen, weil sie zum Beispiel einen Unfall haben oder was auch immer, krank werden. Ja? Aber es liegt in der Natur und Logik der Sache, dass in einer menschlichen Entwicklung die Menschen lernen zu sprechen. Und wenn sie das nicht lernen, ist das tragisch und traurig und den Menschen gegenüber zufällig und äußerlich. Und liegt nicht in der eigentlich notwendigen Entwicklung, dass nämlich Menschen, wenn sie sich weiterentwickeln, irgendwann auch sprechen lernen. Ja? Das ist was völlig anderes, als wenn man sagt, es ist zwangsläufig so, dass Menschen irgendwann sprechen lernen. Weil natürlich kann es immer sein, dass eine Entwicklung in irgendeiner Form abgebrochen wird. Es gibt ja den schönen Satz Sozialismus oder Barbarei. Ja? Es kann durchaus auch sein, dass es zu einer Barbarei kommt, wenn der Kommunismus untergeht. Aber was Marx meiner Meinung nach tatsächlich behaupten wird, ich weiß nicht, ob ihr euch mit der geschichtlichen Tendenz der kapitalistischen Akkumulation überhaupt beschäftigt habt. Habt ihr das gelesen noch? Da ist es meiner Meinung nach so, dass Marx ganz klar zeigen will, es gibt immer einen so starken, immanenten Widerspruch im Kapitalismus, der darin besteht, dass er die historische Mission hat, die gesellschaftliche Produktion eigentlich voranzutreiben und das aber in der Form der Privatproduktion, das ist ein totaler Widerspruch in sich, ja, dass in der Form der Privatproduktion plötzlich Menschen in großem Maßstab gesellschaftlich zusammen produzieren in Unternehmen. Ja, und an diesem Widerspruch wird der Kapitalismus deswegen untergehen, weil er dabei Produktivkräfte entwickelt, die er selber nicht mehr beherrschen kann. Das ist jedenfalls Marx' These. Und das bedeutet eben nicht, dass wir von selbst irgendwie im Sozialismus landen werden. Aber es bedeutet eben auch, dass man sich damit beschäftigen muss, was eigentlich die immanenten Gesetze dieser Entwicklung selber sind, damit man dann diese Bewegung, auch diese Entwicklung auch so beherrschen lernen kann, dass man das, dass da das bei rauskommt, was man gerne hätte, dass es bei rauskäme, nämlich eine freie Gesellschaft. So verstehe ich jedenfalls den Bezug von Marx jetzt bezogen auf die Geschichtsphilosophie von Hegel. Und das bedeutet nicht, dass das irgendwie zwangsläufig so sein wird, sondern nur, dass das das ist, was eigentlich in der Logik der Entwicklung liegen würde, weil die Menschen sich in einer Weise weiterentwickelt haben und entfaltet haben, die eigentlich notwendig macht, dass man diesen Schritt bewusst geht und auch so geht, wie es der Entwicklung eigentlich gemäß wäre. Gut, an dem, ich finde das eigentlich ein ganz schönes Schlusswort, fällt mir gerade auf, deswegen komme ich jetzt endlich zum Schluss. Tut mir leid, dass ich so lange gemacht habe, aber ich habe irgendwie an euren Gesichtern gesehen, dass Sein, Nichts und Werden doch ziemlich kompliziert war und dann habe ich mir etwas mehr Zeit genommen, als ich das vorher eingeplant habe. Okay. So. Habt ihr Fragen, Verständnisfragen auch, Anmerkungen? Ich habe eine Frage zum Beginn. Du hast gesagt, also Bibel fängt mit dem Sein an und kommt vom Sein zum Nichts. Meine Frage lautet, es gibt ja den Einwand aus der Philosophie, aus der sprachanalytischen Philosophie, dass diese Kategorien von Sein und Nichts und ihr Gebrauch mit Fehlern beim Benutzen der Sprache zu tun haben. Also philosophische Probleme entstehen aus schlechter Verwendung der Sprache. Hast du den Einwand geprüft, also diesen Einwand, der da gemacht wird, hast du ihn geprüft, ob das wie Hegel das tut und dann auch bei Marx weitergemacht wird? Und wenn ja, was ist das Ergebnis dann? Also ich glaube, wir müssen aufpassen, dass wir jetzt nicht in philosophische Fachdiskussionen kommen und dass wir vor allen Dingen den Zusammenhang zu Marx immer wieder herstellen. Deswegen ist das vielleicht eher eine Frage, die wir nach der Pause nochmal klären könnten. Generell würde Hegel sagen, dass eben die Sprache, also würde sich gegen das sprachphilosophische Argument natürlich wenden, weil er sagt, Denken selber ist ohnehin nicht identisch mit dem, was wir sprachlich fassen. Aber ich meine, das müsste man nochmal wirklich genauer gucken, das ist ein bisschen eine schwierige Frage. Ich persönlich bin keine Vertreterin der Sprachphilosophie, nee, das bin ich sicherlich nicht, wenn das mit deine Frage ist. Ne? Aber wir können darüber gerne nochmal vielleicht danach sprechen, weil das jetzt, finde ich, zu weit abführt von Hegel und Marx. Verstehst du hoffentlich, ne? Ja. Ja, meine Frage ist, was ist Dialektik bei Hegel und was ist Dialektik bei Marx? Mit der Unterfrage, ist es eine Methode oder ist es eine Eigenschaft von Zuständigen? Wollen wir vielleicht auch noch eine, die andere Kamel Frage machen? Ja. Aber das war ja eigentlich so ein Thema auch. Also das finde ich schon wichtig, dass man das jetzt... Klar, wir wollen nur ein paar Fragen sammeln und dann... Dagegen würde ich ja gerade einen Einwand formulieren, dass man das vielleicht gerade jetzt zu dieser wichtigen Frage nicht tun sollte, sondern... Vielleicht können wir es aber verbinden. Deswegen bin ich eigentlich hergekommen, um wegen dieser Frage. Was meint ihr? Es geht auch darum zu gucken, ob vielleicht man manche Fragen nicht ein bisschen zusammen beantworten kann. Frag euch mal gerade gerne. Bei so vielen Leuten dann kämen. Eine fundamentale Kritik an dem Vortrag und was da noch fehlt. Also und meine ist eine fundamentale Verteidigung, weil es sind viele Leute hier und wenn wir Frage nach Fragen gehen, dann kommen bestimmt weniger Leute, Personen zum Wort. Und vielleicht lassen sie. Es ist ja nicht der Sinn, dass alle zu Wort kommen, sondern dass ein Gedanke. Ich würde das jetzt gerne nicht mehr diskutieren, glaube ich, sondern auf jeden Fall mal einfach die zweite Frage noch nehmen und dann klären wir das noch. Ja? Ja, ich wollte was zu dem Punkt fragen, der so ziemlich am Ende angesprochen worden ist, wo es um diese Unterscheidung ging zwischen sozusagen notwendigen Entwicklungen und zwangsläufigen Entwicklungen. Und es leuchtet ein, zu sagen, okay, der Kapitalismus nimmt eine bestimmte notwendige Entwicklung, aber diese Entwicklung ist in dem Sinne nicht zwangsläufig, weil sie unterbrochen werden kann, auch durch einen atomaren Krieg zum Beispiel, in dem die Menschheit ausstirbt, wäre zum Beispiel auch ein Szenario. Die Frage ist nur, wie weit reicht diese Vorstellung einer auch notwendigen Entwicklung im Gegensatz zur zwangsläufigen Entwicklung, wenn wir gesellschaftliche oder auch natürliche Prozesse anschauen. Also anders formuliert, ist es nicht in vielen Fällen sogar zu weit gehen, zum Beispiel von notwendigen Entwicklungen zu sprechen? Wenn wir zum Beispiel menschliche Evolution anschauen, ist es nicht da zum Beispiel diese Vorstellung, die lange existiert hat, dass es irgendwie eine Art von notwendigen Entwicklung gewesen ist, geht die nicht schon auch noch zu weit? Also muss man das nicht noch etwas schlechter machen, weil es keineswegs auch irgendwie in der Logik biologischer Entwicklung lag, zum Beispiel, dass Mensch entstanden ist, geschweige denn, dass er überlebt hat. Also dahin geht eigentlich meine Frage. Okay. Das ist ja wirklich eine völlig andere Frage. Insofern beantworte ich vielleicht erstmal jetzt die Dialektikfrage. Ne? Und du kannst auch gerne nochmal, weil dir die Frage ja eingeleuchtet hat, auch noch gerne dich da dranhängen, was du genau vermisst hast in dem Vortrag. Also zunächst mal wollte ich sagen, dass, glaube ich, Dialektik bei Hegel und Marx tatsächlich nicht was anderes ist, sondern was Dialektik ausmacht, ist eine bestimmte Art und Weise, dass man überhaupt den Anspruch hat von der Einheit von Inhalt und Methode im Denken. Normalerweise ist es ja so, man hat irgendeine Wissenschaftstheorie, man macht irgendeine Methode und wendet die auf irgendwas an. Und hier ist es eben so, man durchdenkt einen Gegenstand, ja, und wenn der zu Widersprüchen führt, dann ist es ja in der in den meisten Wissenschaftstheorien so, dass man sagt, wir haben hier den Satz vom Widerspruch, ja, etwas kann nicht zugleich sein und nicht sein und zum Beispiel, ja, und deswegen müssen wir das irgendwie anders lösen und auseinanderhalten. Und Hegel ist eben, wenn er solche Widersprüche entdeckt, denkt er trotzdem einfach weiter und guckt, was hat das für Konsequenzen und wie liegt das in der Natur der Sache, wenn wir diese Widersprüche weiterdenken. Und das tut meiner Meinung nach Marx ganz genauso, wenn er sozusagen überprüft, wie sich aus dem Gegenstand, jetzt hier angefangen mit der Ware, solche Widersprüche immer so weiterentwickeln lassen, dass es einen notwendigen Übergang jeweils gibt zu den nächsten Dingen, die er untersucht. Ja? Aber man kann vielleicht, auch wenn man es auf eine Formel bringt, sagen, die allgemeinen Bewegungsgesetze gefunden zu haben, ist das, was Marx sagt, was die Dialektik eigentlich ausmacht, und das würde Hegel selber auch so bezeichnen. Aber das sind eben Bewegungsgesetze sowohl des Denkens als auch der Sache. Das heißt, es sind widersprüchliche Entwicklungsformen oder Bewegungsformen sowohl im Denken, was diese reinen Begriffe angeht, wie in der Logik, als auch was die Gegenstände in der Wirklichkeit angeht, zum Beispiel hier die Ware. Beantwortet das so ein bisschen deine Frage? Willst du es nochmal konkretisieren, deine Frage? Naja, im Grunde schon so in die Richtung, dass ich mir vorgestellt habe, jetzt eben Konkreteres zu erfahren über die Dialektik, wie das genau funktioniert. Also ich hatte so im Hinterkopf These, Antithese, Synthese. Da wollte ich wissen, in welchem Zusammenhang das steht, ob es eine Beschreibung gibt für ein dialektisches Denken, Vorgehen. Genau bei Hegel und wie Marx das verändert oder was er davon übernimmt. Also wenn ich jetzt nicht weiß, wie denke ich dialektisch sozusagen, auch zu erfahren, ja, wie passiert das? Genau, aber wie denke ich dialektisch sozusagen, stellt Hegel deswegen nirgendwo dar, weil dialektisch denken bedeutet, dass man sich auf die Logik des Gegenstandes, den man untersucht, sozusagen einlässt. Und ich habe deswegen den Anfang der Logik gezeigt, um nicht nur irgendein Beispiel zu bringen, ne, sondern um zu sagen, wie fängt Hegel selber an und was ergibt sich daraus, weil das ist eigentlich das, was Dialektik ausmacht, dass man eben, reines Sein denkt, dann denkt man nichts, da nicht einfach aufhört, sondern sich dann fragt, ja, was passiert, wenn ich dann nichts denke. Ja, das ist selber gerade das, was die Dialektik ausmacht, dass man in dieser Weise weiterdenkt. Das heißt, man kann nicht irgendwie abstrakt formulieren, was Dialektik ist, ohne dass man sich das deutlich macht daran, wie Hegel im Einzelnen vorgeht und womit er beginnt. Daran kann man sich das, glaube ich, am besten klar machen. Würde ich persönlich sagen, deswegen habe ich diesen Anfang gewählt. Das ist eben keine Methode sozusagen, die man, also zum Beispiel These, Antithese, Synthese ist ehrlich gesagt, also Hegel selber benutzt das nie. Es wird in sehr einfachen Einführungen manchmal so behauptet, aber Hegel selber spricht nicht von These, Antithese, Synthese. Ja? Und deswegen hat man damit, glaube ich, nicht sehr viel gewonnen. Kannst du sagen, warum? Also kannst du das noch ausführen? Okay, also ihr kennt wahrscheinlich, ihr habt viel schon gehört von These, Antithese, Synthese anscheinend, und das ist natürlich auch nicht völlig falsch. Das, was ja gedacht ist dabei, ist, dass man sagt, man hat sozusagen eine These, dann hat man einen Gegensatz, und in der Synthese sind sozusagen beide Gegensätze in irgendeiner Form aufgehoben. Ne? Das ist richtig. Es gibt, ist sozusagen schon so, dass bei Hegel, bei allen Bewegungen, wie wir das zum Beispiel bei Sein, Nichts, Werden und so weiter gesehen haben, ja auch so, dass wir sozusagen von einer, wenn wir eine bestimmte Sache setzen, immer auch das Gegenteil mitsetzen. Ja? Und wir dann sehen, dass diese Gegensätze so aufeinander bezogen sind, dass sie in einem Ganzen in irgendeiner Form bloß Momente sind, dass man sie gar nicht denken kann ohne ihr jeweiliges Gegenteil. So habt ihr das wahrscheinlich auch gehört, ne? Oder, und das ist auch nicht falsch. Es ist nur so, dass man, dass mir sehr wichtig ist, warum ich das so nicht erklären würde, wenn ich jetzt, warum ich den Vortrag so eingelegt habe, ist, dass man dann sehr schnell auf die Idee kommen kann, und es gibt ja auch viele Leute, die Hegel sehr platt so lesen, ja, man hat sozusagen eine super Methode, nämlich These, Antithese, Synthese, und dann sucht man immer nach These, Antithese, Synthese, und das ist überhaupt nicht das, was Hegel tut. Also es ist nicht so, dass er, wenn er irgendwas, wenn er zum Beispiel Sein nimmt, dann sagt er, ja, wie verhält sich das denn zu nichts und wie ist das denn aufgehoben in irgendeine Einheit, sondern er fängt eben, er guckt wirklich, wie kommt man aus, wenn man etwas weiter durchdenkt, immer zu den nächsten Bestimmungen. Ja? Und wie ergeben sich daraus neue Einheiten? Und deswegen ist Antithese, These, Antithese, Synthese jetzt nicht in dem Sinne völlig falsch. Es trifft auch nicht auf jede Entwicklung zu, aber es ist auch nicht völlig falsch. Nur man kriegt dann schnell den Eindruck, es wäre eine sehr äußerliche Art und Weise zu denken. Also äußerlich würde Hegel das nennen, ja, nämlich man hat sozusagen wieder eine Methode und dann nimmt man irgendwas und presst es sozusagen in These, Antithese, Synthese rein. Ja. Und dann hat man eine wunderbare Weltanschauung, weil man kann immer diese Methode nutzen und dann kann man alles da irgendwie reinpressen. Und das ist gerade eigentlich der Hauptwitz sozusagen des hegelischen Denkens und der hegelischen Logik, ist gerade das nicht zu tun, sondern eben zu sagen, die Methode in der Wissenschaft darf keine dem Inhalt äußerliche sein. Und das ist sehr, das ist was ganz Besonderes, ehrlich gesagt, weil diejenigen von euch, die zum Beispiel Literaturwissenschaft studieren, die kennen das bestimmt, man nimmt irgendeine Theorie und dann liest man halt die Romane auf diese Theorie hin, komme, was da wolle, ja, es mag noch so wenig passen, ja, es ist halt, was ich, das ist dann auch anregend und interessant, aber es ist überhaupt nicht aus der Logik der Romane, die man untersucht zum Beispiel, entwickelt sich das nicht oder so. Es ist ein ganz anderes Wissenschaftsverständnis. Ist das irgendwie klar? Also zum Beispiel, wenn man jetzt sagt, ich lese mal Thomas Mann, die Buddenbrooks systemtheoretisch, da kommt was ganz anderes raus, als wenn man das gendertheoretisch macht. Und das ist auch alles bestimmt ganz spannend. Es ist aber nicht so, dass man sich fragt sozusagen, was ergibt sich eigentlich aus dem Buch selbst sozusagen und aus der Art und Weise, wie Thomas Mann das geschrieben hat. Das ist jetzt mal ein Beispiel, weil ich auch Germanistik gemacht habe unter anderem. Und da habe ich das immer so erlebt. Das ist wirklich für mich immer der absolute Gegensatz von der Einheit von Inhalt und Methode gewesen. Aber euch kommen vielleicht auch andere Beispiele. Ich habe eine Frage. Ja? Entschuldigung, es gab aber andere Meldungen. Es gibt, es gibt noch die Frage zur Notwendigkeit und zum Notwendigen und zwangsläufig. Und dann gab es noch drei anderen und du kommst dann danach. Ja, da steckt meiner Meinung nach die Frage dahinter, gibt es überhaupt sowas wie, also wenn man sozusagen behauptet, dass es überhaupt keine Notwendigkeit in Entwicklungen gibt, dann stellt sich einfach sehr stark die Frage, oder das wäre jedenfalls eine Frage, die Hegel stellen würde, kann man dann überhaupt Dinge begreifen, ehrlich gesagt, ne? Weil dann regiert im Ganzen doch letztlich der Zufall sozusagen. Und wenn man das jetzt mal bei Hegel und der Natur, mag das ja noch so sein, da könnte man noch sicherlich länger drüber diskutieren, obwohl ich auch da nicht zustimmen würde. Aber wenn es um gesellschaftliche Verhältnisse geht, muss man halt sagen, ist das nicht vielleicht Ausdruck des Fetisch, dass wir das so sehen, weil eigentlich machen wir halt selber diese gesellschaftlichen Verhältnisse und dann müssten wir sie eigentlich auch begreifen können in ihrer Entwicklung. Wäre dazu jetzt meine These, aber es ist etwas, also will ich nur kurz darauf antworten. Okay, dann würde ich noch ein paar Fragen entgegennehmen. Du hast dich gemeldet. Oh, es gibt jetzt viele. Jakob, Anne, Georg, du und dann unzählige weitere, aber vielleicht noch ein paar. Also ich habe zwei Fragen zu diesem Gegensatzpaar Materialismus, Idealismus. Und zwar wollte ich fragen, ob Sie Marx' Kritik an Hegel, also diesen Mystizismusvorwurf, für gerechtfertigt halten oder ob es sich nur eigentlich nur um eine platte Lesart handelt. Und meine zweite Frage ist die, dass also gesetzt, dass Hegel wirklich so eine Art Idealismus hat, dann hätte Hegel ja den Anspruch, diesen Idealismus aus seiner systematischen Theorie zu entwickeln. Das heißt, es ist kein äußerliches Ding, was wir einfach nehmen, um seine Systematik irgendwie zu benennen, sondern es ergibt sich ja notwendig aus dem Zusammenhang der Argumentation. Das heißt, wenn man das kritisieren will, dann müsste man ja irgendwo in der Argumentation eingreifen. Ja. Macht Marx das? Oder hat er einfach nur eine äußerliche, eine externe Kritik an diesem Idealismus? Sehr, sehr schwierige Frage. Soll ich direkt beantworten, oder? Wie du willst. Ja. Oder wir nehmen noch ein paar entgegen. Es ist irgendwie cooler, finde ich, wenn man so problemorientiert diskutiert. Also ich finde, weil dann hat man die Frage noch präsent. Ja. Das gerade eben, wo ich jetzt wusste gar nicht mehr, was ich gut. Sehr, sehr schwierige Frage. Es gibt häufig die These, also gerade Hegelianer, sage ich mal, die sagen häufig, das ist eigentlich ein plattes Missverständnis von Hegel, ja, dieser Unterschied Idealismus und Materialismus. Ich persönlich bin der Überzeugung, dass es kein plattes Missverständnis ist. Also ich würde tatsächlich sagen, es gibt einen Unterschied zwischen Materialismus und Idealismus. Das Problem ist, Hegel ist tatsächlich in dem Sinne überhaupt nicht so platt. Der hat sehr viele sehr materialistische Seiten. Ich weiß nicht, ob du darauf auch anspielst. Also sozusagen, der denkt in vielen Hinsichten in dem Sinne sehr materialistisch, weil dadurch, dass die Idee erst nach und nach in der Entwicklung zu sich kommt, zeigt er sozusagen, wie sich aus unbegriffenen Verhältnissen, wie die auch das Denken beherrschen zum Beispiel. Also Hegel setzt nicht voraus, dass wir von vornherein frei sind in unserem Denken, sondern dass sich das erst entwickelt. Und das ist eine Besonderheit, die so gesehen auch eine sehr materialistische Seite hat. Trotzdem glaube ich, dass es sinnvoll ist, diesen Unterschied zwischen Idealismus und Materialismus zu machen und auch Hegel vorzuwerfen, weil es so ist, dass Hegel begründet die Tatsache, dass er seine Philosophie so denken kann und ein solches System aufstellen kann damit, dass er sagt, die geschichtliche Entwicklung der Menschheit ist so weit vorangeschritten, dass sich der Geist so entfaltet hat, dass wir und eben Hegel als Person für uns alle in der Lage ist, das auch zu begreifen. Also er begründet quasi aus dem Prozess des Geistes oder der Idee selber, dass er jetzt in der Lage ist, das zu begreifen. Ja, er ist sozusagen Resultat der Geschichte, der Geistesgeschichte und begründet das so. Das Problem ist nur, dass er sagt, wenn der Geist, das ist jetzt wirklich nicht für alle verständlich, aber die Frage war auch sehr komplex, wenn der Geist zu sich gekommen ist, also wenn die Idee sich entfaltet hat in all ihren Momenten und der Geist zu sich selbst gekommen ist, dann ist auch eine Entwicklung in gewisser Weise deswegen abgeschlossen, weil wenn ein ideelles Prinzip zu sich selbst kommt, dann gibt es da keine weitere Entwicklungsmöglichkeiten, dann hat das ideelle Prinzip sich dem Prinzip nach jedenfalls realisiert. Wenn man jetzt Materialist ist, dann würde man sagen, die Wirklichkeit, da regiert ein materielles Prinzip und die Materie kann sich immer weiter entwickeln und unser Denken ist sozusagen, schreitet eigentlich immer nur hinterher. Wir versuchen denkend immer wieder die Wirklichkeit zu begreifen. Ja. Für Hegel ist es schon so, dass wir in der Moderne eigentlich dem Prinzip nach die Welt begriffen haben, könnte man sagen. Dem Prinzip nach, da gibt es dann immer noch Wissenschaften und so, aber der Sache nach könnte man sagen, im Großen und Ganzen sind wir jetzt freie und selbstwissende Personen, die die gesellschaftlichen Verhältnisse als Ausdruck ihrer Freiheit begreifen können. Ja? Und die, das heißt, es gibt sozusagen keine Entwicklung des ideellen Prinzips selbst mehr. Bei der Materie ist es eben was ganz anderes, weil da das Denken sozusagen immer wieder hinterherhinkt, könnte man sagen. Und Marx wirft Hegel vor, dass er sozusagen nicht erklären kann, woher das Denken kommt. Und für Marx ist das Denken selber Resultat der Arbeit. Also sozusagen Menschen haben schon gearbeitet, bevor sie Bewusstsein hatten. Und das Bewusstsein ist selber Resultat der Arbeit, während eben für Hegel das Denken eigentlich vorausgesetzt werden muss. Zumindest als im Sinne der Idee. Ja. Jakob. Ja, ich wollte was fragen zu der These, dass Methode ja selbst etwas Historisches ist. Und gerade vor dem Hintergrund, dass auch der dialektische Materialismus zur Staatsdoktrin erhoben wurde, inwiefern du sagen würdest, dass es eigentlich eine Methode ist, die gerade nur auf den Kapitalismus passen würde. Du hast gesagt, die Methode muss immer die Eigenlogik der Sache vertiefen und sich darstellen und ist also so gebunden an das Ganze, indem sie das Einzelne immer einordnen will. Und der Kapitalismus konstituiert das Ganze auf eine ganz spezifische Art und Weise. Und man könnte vielleicht auch sagen, dass die Art, wie der Kapitalismus das Ganze herstellt, eine ganz andere Art ist, wie der Feudalismus das gemacht hat. Nämlich der Feudalismus hat das vielleicht gar nicht so richtig gemacht. Und ob man nicht vielleicht sagen könnte, diese Art mit dem Ganzen umzugehen und das Einzelne im Zusammenhang mit dem Ganzen nur erklären zu können, ist was, was nur für den Kapitalismus eine Methode ist und die für andere Gesellschaften überhaupt nicht funktionieren würde. Also das Problem ist, dass eigentlich ja im Kapitalismus normalerweise von der Bourgeoisie, sage ich jetzt mal etwas platt, ja, nicht dialektisch gedacht wird. Also es ist ja keineswegs so, dass die dialektische Philosophie gerade das Denken ist, wie wir normalerweise denken und auch wie wir den Kapitalismus begreifen. Ehrlich gesagt, sozusagen die Theoretiker, mit denen sich Marx da beschäftigt, die Nationalökonomen, das waren ja absolut keine Dialektiker, ne? Das kann man nicht behaupten, glaube ich. Aber was ich interessant finde an deiner Frage, und ich weiß nicht, ob ich dich richtig verstanden habe, aber ist, glaube ich, schon, dass man mit Hegel und Marx sagen müsste, die Denkformen sind auch immer Denkformen der Zeit. Und so gesehen auch die Denkformen, mit denen man etwas kritisiert, ist eine Denkform der Zeit. Das ist ja, glaube ich, das, was du auch sagen willst. Mit dialektischen Mitteln kritisieren wir jetzt den Kapitalismus. Und so gesehen entwickeln sich auch Denkformen selber weiter. Das, glaube ich, kann man schon so sagen. Und es ist eine gute Frage, ob man dann sagen würde, also in der Dialektik wird halt gleichzeitig die Bewegung der Denkform selber mitgedacht. Deswegen könnte man sagen, die Dialektik bleibt, aber trotzdem können sich dabei auch Denkformen weiterentwickeln und verändern. Findest du das eine befriedigende Antwort? Ja, also ich habe nicht jetzt an Ricardo und Smith gedacht, sondern ich dachte eher an was nach der Novemberrevolution, wie klar. Das meinte ich, ja. Und dort gesagt wurde, wir leben jetzt in einer ganz anderen Gesellschaft, aber wir begründen das gerade mit dem Diamant. Achso, du wolltest nochmal sagen, dass sozusagen vielleicht die Tatsache, dass im sogenannten real existierenden Sozialismus diese Denkformen ja benutzt wurden, um den Sozialismus aufzubauen, darauf beziehst du dich. Wie du sagen würdest, kann man überhaupt zum Beispiel andere Gesellschaft begreifen mit dieser Methode, weil das ja auch oft so gedacht wird, okay, wir haben jetzt eine Methode und dann können wir den Kapitalismus angucken oder können wir das angucken. Ja, sehr schön, weil dann würde man halt wieder eigentlich nicht dialektisch denken, weil dann hätte man wieder die Dialektik als eine äußere Methode, deswegen habe ich das so betont und auch diesen Anfang gewählt, ja. Dann wäre die Dialektik wieder eine äußere Methode und damit, die wendet man irgendwie an. Und wenn sowohl Marx als auch Hegel irgendwas nicht wollen, dann ist das eine Anwendung in so einem äußerlichen Sinne. Das ist eigentlich das, was ich hauptsächlich sagen wollte. Ja? Und so gesehen müsste man sagen, nein, an diesem Verhältnis von Wissenschaft und Methode, von wissenschaftlicher Methode und den Inhalten, die man begreifen will, kann sich eigentlich nichts ändern. Die müssen sich immer nach den Inhalten richten. Aber trotzdem heißt es nicht, dass sich nicht die Denkformen auch weiterentwickeln, weil wir auch nicht in der Lage sind, das zu denken, was kommen wird. Ja? Marx hat ja nicht ein Buch geschrieben, das heißt der Kommunismus, sondern das heißt das Kapital. Sehr schön hegelisch übrigens, der auch gesagt hat, wir müssen die Gegenwart begreifen und nicht uns mit irgendwelchen Zukunftsfantasien beschäftigen. Ja? Das tut auch Marx. Und so gesehen ist es schon vorstellbar, dass wenn wir den Kapitalismus überwinden, auch die Denkformen sich weiterentwickeln, aber an dem Verhältnis von Inhalt und Methode kann sich eigentlich, was die Wissenschaft angeht, nichts ändern, weil sonst würde man Wissenschaft immer nur als eine äußerliche Form verstehen und dann wäre sie immer nur quasi ideologischer Ausdruck einer bestimmten gesellschaftlichen Formation. Das wäre traurig, wenn es so wäre. Okay? Arne. Okay, Georg? Ja, ich wollte nur sagen, er begreift ja diese Gesetzmäßigkeiten als in den Dingen selber liegen und analysiert denn den Zustand als dialektisch. Und ich, der beschäftigt sich ja auch hier in dem anderen Fall 20 mit der hegelischen Dialektik, wo er sagt, die Gesetze sind zwar als solches richtig, aber die werden ein bisschen aufgebracht von ihm, den natürlichen Bedingungen. Aber sie liegen in ihnen selber drin. Sie entwickeln sich fort dialektisch. Ja, das kann man mal so stehen lassen. Das ist lustig, weil Marx wirft sozusagen Hegel vor, dass er zum Teil dann doch die Methode bloß anwendet. obwohl Hegels Anspruch war, das nicht zu tun, und er das auch gut findet, dass er das nicht getan hat. Und aber er sagt, müssen wir natürlich achten. Genau. Das ist ja die Schlussfolgerung, dass es nicht passiert. Ich genau. hätte nur ganz kurz das würde auch den Materialismus wiederum ausmachen übrigens, dass man das nicht tut, ne? Ja. Hat sich Kant mit Synthese und Antithese beschäftigt? Ganz kurz mal. Ja, also der synthetisch und Synthese spielt natürlich sowieso in der Philosophie eine große Rolle und bei Kant ganz besonders, ja. Mhm. Wo ist denn auch ein Apriori? Okay. Genau. Andere du Frage. Hast vor langer Zeit gemeldet und dann darf ich kurz gucken, wer auch noch mal zwei, drei. Ja, okay. Du hast die Dialektik nun sehr weit zurückgenommen, sodass man sie eigentlich gar nicht mehr kritisieren kann, weil da bleibt ja nichts weiter übrig als einfach nur wissenschaftliches Denken. Also sich mit der Sache befassen, deren innerer Logik quasi folgen. Zur Dialektik gehört aber schon ein ganzer Werkzeugkasten von sehr zweifelhaften Dingen, wie eben die Negation der Negation, dann der Umschlag von Quantitäten in eine andere Qualität und eben der berühmte dialektische Widerspruch, der mit dieser These-Synthese ein bisschen sehr verkürzt ist. Und dahin geht ja eigentlich die Kritik an der Dialektik, dass da im Inneren schon was angelegt ist, was man hier zu dieser Teleologie führt, die ja dann vielfach dann da rein und raus gedeutet worden ist, dass die da tatsächlich schon so drinsteckt und wo man dann von einer ganz anderen Seite betrachtet dann sagen muss, warum kann der Kapitalismus nicht einfach verschwinden, weil man ihn nicht will? Warum muss es da irgendeine Gesetzmäßigkeit geben oder irgendeine Logik, ein Werden und Vergehen oder so, dass man sagen kann, ich will diese Scheiße nicht mehr. Das ist ein völlig anderer Standpunkt, als das jetzt, dass man sich da beruft Standpunkt, auf irgendwelche dialektischen Dinge, die sich da im Inneren verwickeln und da irgendwas hervorbringen oder auch nicht. Und ich kann das abbilden oder so herum sehen, materialistisch oder idealistisch. Aber dann gehört die Kritik, dass es in jedem Fall eigentlich ein überflüssiges Ding ist, die Dialektik. Das ist ein guter Punkt, dass du das noch bringst. Warum kann der Kapitalismus nicht einfach untergehen, weil man ihn nicht will und weil man sagt, ich will die Scheiße nicht, um dich jetzt nochmal zu zitieren. Das ist tatsächlich so, das würde sowohl Hegel als auch Marx sind der Meinung, dass es so nicht funktioniert. Und zwar deswegen nicht, weil, wenn man jetzt nochmal marxmäßig denkt, dann würde man sagen, es müssen die materiellen Voraussetzungen gegeben sein und wenn es nur eine Frage des Bewusstseins wäre, dann müssten wir sozusagen es einfach alle nur kapieren, dass es doof ist und es dann eben ändern. Und dann würde man voraussetzen, dass wir frei sind in unserem Denken und würde das Denken aus der Wirklichkeit, ehrlich gesagt, von ihr trennen und nicht mehr in einer Einheit sehen mit dieser Wirklichkeit. Und das Hauptproblem ist aber vor allen Dingen, dass man die Freiheit voraussetzen würde, sowohl praktisch als auch theoretisch. Ne? Und Marx möchte sagen, und ich persönlich finde das sehr naheliegend, weil sonst würden wir wahrscheinlich einfach schon längst die Revolution machen, statt hier über Sein, Nichts und Werden zu diskutieren. Ich wäre jedenfalls dabei, kann ich sagen, und würde nicht euch über Hegel mit euch sprechen. Wenn es eine Frage des Bewusstseins wäre, dann wäre es eben auch nicht so kompliziert, sondern es müssen eben auch materielle Bedingungen gegeben sein, um eine Gesellschaft so hervorzubringen, in denen wir tatsächlich als freie Menschen gemeinsam produzieren können. Und dafür bedarf es bestimmter Voraussetzungen. Und das sind materielle Voraussetzungen, wo es nicht nur eine Frage des Bewusstseins oder des Denkens ist. Weil sonst wäre es so, dass wir einfach nur einen Bewusstseinswandel bräuchten, den sogenannten. Und dann könnten wir uns erheben. Und die Wahrscheinlichkeit, dass wir das schon dann längst getan hätten, ist, glaube ich, ziemlich groß. Ich finde, es ist gerade eine große Stärke, nicht nur der dialektischen Philosophie, sondern von Marx und Hegel, dass sie selber in der Lage sind, auch anzuerkennen, warum das eben nicht nur eine Frage des Bewusstseins ist, tatsächlich. Ja. Was die Frage angeht mit der Methode, also ob das einfach nur Wissenschaft selbst ist, dem würde ich deswegen widersprechen, weil die meisten Wissenschaftstheorien eigentlich auf dem sogenannten Satz vom Widerspruch beruhen, ne? Und Hegel ja gerade zeigen möchte, dass der Satz vom Widerspruch nur bedingt gilt. Das nämlich eigentlich, ja, er gilt bedingt, aber eben im Grunde genommen gilt vom ausgeschlossenen Widerspruch, ja genau, Entschuldigung, vom ausgeschlossenen Widerspruch. Normalerweise würden wir sagen, etwas kann eben nicht zugleich sein und nicht sein, zum Beispiel. Und Hegel möchte gerade zeigen, dass Widersprüche dass man die selber, wenn wir auf Widersprüche stoßen, nicht aufhören dürfen zu denken und es versuchen dürfen, durch irgendwelche Ebenen, die wir einführen, auseinanderzuhalten, sondern weiterzudenken, weil wir, wenn wir keine Widersprüche denken, überhaupt keine Bewegung und Entwicklung denken könnten. Denn Bewegung zum Beispiel bedeutet immer zugleich an einem Ort und nicht an einem Ort sein, sonst könnte man sich nicht bewegen. Das ist beispielsweise eine der dialektischen Gesetze. Und wenn man darüber nachdenkt, wie man Bewegung denken möchte, wenn man diesen Widerspruch nicht denkt, dann wird es ganz schön kompliziert. Ja? Und daran zeigt sich einfach, man könnte, die Frage ist, kann man Entwicklung überhaupt denken, wenn man versucht, Widersprüche auszuschließen? Das ist jedenfalls die These jetzt von Marx und Hegel, was die Dialektik angeht. Und die normalen Wissenschaftstheorien basieren eigentlich immer auf dem Satz vom Widerspruch und ehrlich gesagt deswegen tatsächlich auf einem völlig anderen Wissenschaftsverständnis und kommen deswegen auch sehr schnell zu einer Trennung von Inhalt und Methode. Auch theoretisch zu einer Trennung von Inhalt und Methode, würde ich sagen. Jo. Ja. Du hattest ja gesagt, dass den Spruch gebracht, dass man ohne Hegel das Kapital nicht verstehen könnte. Ich glaube, es hängt maßgeblich davon ab, mit welchen Fragen man sowohl an das Kapital rangeht als auch an Hegel. Ich möchte darauf verweisen, dass der Marx mal unterstellt wurde, er hätte ja sozusagen eine Geschichtsphilosophie entwickelt, nach der notwendig die Völker durch den Kapitalismus hindurchgehen müssen. Am Beispiel der russischen Dorfgemeinde, ihrer Perspektive, sagt er zu viel Ehre und zu viel Schimpf. Er hat nichts weiter gemacht, als die innere Logik der kapitalistischen Produktionsweise in Westeuropa, hat er begrenzt, aufgedeckt und das war es auch schon. Ja, wir wissen natürlich, dass er mehr gemacht hat, aber das ist seine eigentliche Leistung nach seiner Selbsteinschätzung. An dem Punkt hat man dann sozusagen auch die Frage, wenn das so ist, dann kann man durch die Logik des Kapitals allein, beziehungsweise durch die Logik des Kapitalismus sozusagen auch nicht denken, wie er überschritten werden kann. Und das berührt jetzt sozusagen auch deine Frage des Zusammenhangs zwischen logischem und historischem. Es gibt ja sehr unterschiedliche Aussagen von Marx über die zukünftige Gesellschaft. Im Kapital selbst ist es äußerst mäßig, was da ist. Eine hast du genannt und die, nach meiner heutigen Sicht, ist auch sehr fragwürdig. Die zunehmende Konzentration führt dazu, dass am Ende bloß die vielen, die wenigen enteignen brauchen. Und das nennt er dann Negation der Negation. Das ist im Verhältnis zu den Dingen, wo er sich viel enger an Hegel anlehnt, die Grundrissen beispielsweise, wo er permanent mit dem so geistig kämpft, hat er ganz andere Punkte, unter anderem die Tatsache, dass die großen staatlichen Funktionen, große Infrastruktur zu bauen, privatisiert werden könnten. Und das wäre die höchste Form des Kapitalismus, sage ich jetzt mal sehr vereinfacht. Also nicht wie Lenin Monopol, wo der Sozialismus schon reinguckt, sondern genau da, wo sich das auflöst. Das sind zwei unterschiedliche Aussagen und ich glaube, die zweite, die ist für uns heute viel interessanter, also wenn man versuchen wird, die jetzige Gesellschaft zu übersteigen. Und da genügt dieser unmittelbare Blick auf die kapitalistischen Produktionsweise offensichtlich nicht. Und da wird dann der Hegel, kann man mit Marx auch machen, aber bei dem Hegel ist es doch sehr interessant, wenn für den Geschichte ein Fortschreiten im Bewusstsein der Freiheit ist, also nicht alles das, was passiert, sondern nur das, was ein Fortschreiten ist im Bewusstsein der Freiheit, das ist Geschichte, alles andere ist nicht Geschichte. Und er meint damit eine Grundidee der gesamten geschichtlichen Entwicklung erfasst zu haben. Und man geht mit dieser Fragestellung an den jetzigen Kapitalismus ran, da kann man natürlich da drin Punkte finden, die nicht in dem Kampf der Arbeiterklasse gegen die anderen und so bestehen, sondern in ganz anderen Prozessen, wo man sagt, hier stecken Dinge drin, wo also Formen der Freiheit sind, die mit dieser Gesellschaft gar nicht mehr vereinbar sind, die vielleicht die Potenz haben, in sich als Keimform oder was eine neue Sache zu begründen. Da liest man dann sehr interessant die Grundrisse, da beschreibt er Marx nämlich Dinge, für die wir heute Bilder haben. Also ich würde vorsichtig sein, wenn man mit logischen und historischen, allein aus der Logik, so wie der Marx das darstellt, ergibt sich das Bild der neuen Gesellschaft nicht. Das ist ein Irrtum. Das hat sie auch nicht gesagt. Nee, aber was man aber eben auch sehen muss, bei Hegel gehen ja diese Fortschreitung im Bewusstsein der Freiheit geht ja durch verschiedene Prinzipien hindurch. Ne? Mit Marx würde man sagen, Epochen oder verschiedene Produktionsweisen. Und die sind jeweils für sich ein eigener, logischer, zwingender Zusammenhang. Und spannend ist es auch in der Übergang. Wie will man den Übergang denken? Den kann man eigentlich nur an so einem überhistorischen, wenn man denken will, ne? Gehen kann man noch anders, aber wenn man denken will an so einem überhistorischen Prinzip, wie könnte der nächste Schritt im Fortschreiten eines Bewussten sein, sagen wir es mal so, hört sich materialistischer an, als Bewusstsein der Freiheit zu Sachen aussehen. Und welche Momente sind in dieser, jetzt in dieser Gesellschaft und in anderen so Sachen drin? Ja, das sehe ich tatsächlich total anders, weil ich begeisterte Arbeiterbewegungssozialistin bin, womit ich mich jetzt hier wahrscheinlich auch oute. Und das sehe ich deswegen tatsächlich total anders, weil ich glaube, man muss ganz dringend gucken, wo sind denn eigentlich im Moment die Produktivkraftentwicklungen im Gange, weil das, was du jetzt gesagt hast, was ich daran problematisch finde, ist einfach, dann denkst du wieder das Denken als etwas quasi außerhalb, ein Prinzip außerhalb des wirklichen Prozesses und im Grunde genommen ähnlich wie dein Kollege neben dir, nämlich sozusagen, du stellst sozusagen das Bewusstsein dir im weitesten Sinne als frei vor und wir gucken sozusagen drauf und fragen uns, was könnte denn jetzt freiheitsmäßig der nächste Schritt sein oder was würden wir halt wollen um der Freiheit willen, ja, weil wir es eben so wie es ist scheiße finden, ne? Das ist einfach eine große Gefahr, glaube ich, dass man das tut, dass man sich sozusagen aus dem Prozess erhebt und dann hat man eigentlich überhaupt gar, also wenn wir ehrlich sind, muss man aus dem immanenten Prozess, weil wir sonst ein äußeres Prinzip einführen müssen und da können wir auch Gott einführen oder sonst was einführen. Auf jeden Fall muss es ein äußeres Prinzip sein, nämlich wir als Denkende stellen uns vor, wir wären außerhalb von irgendeiner Entwicklung, wir sind aber Teil einer Entwicklung und das ist das, was Hegel und Marx eben betonen. Wir sind Teil mit unserem Denken, Teil eines Ganzen. Das Denken ist Teil der Einheit von Denken und Sein, könnte man auch sagen, ja, oder der Wirklichkeit. Und es ist deswegen eben gar nicht möglich, dass wir uns in dieser Weise sozusagen rausheben oder eine Distanz dazu schaffen, dass wir dann wie ein äußeres Prinzip, sozusagen wie ein Gott von außen kommen, sondern wir müssen aus unseren Produktivkräften, die wir haben und die wir entwickeln, und meiner Meinung nach entwickeln die wir im Moment ganz enorm, also es gab noch nie so viele Proletarier wie heute, ehrlich gesagt, und Proletarierinnen auch, wie heute, und die Frage ist sozusagen, welche Produktivkräfte entwickeln wir gerade, das wäre meine Frage, die finde ich viel spannender, was passiert eigentlich gerade in der Produktion, deswegen beschäftige ich mich ja auch mit neuen Managementmethoden und neuen Arbeitsorganisationsformen, was passiert eigentlich gerade in der Produktion, was vielleicht tatsächlich die Möglichkeit geben könnte, dass wir unsere Produktionsverhältnisse beherrschen lernen könnten. Ich glaube nämlich, dass diese neuen Managementmethoden, ohne dass sie das wollen, Verhältnisse schaffen, in denen sie gerade, ohne dass sie das wollen, uns ermöglichen, etwas zu lernen, was sie gar nicht wollen, dass wir es lernen eigentlich. Und in dieser geschichtlichen Tendenz der kapitalistischen Akkumulation sagt ja Marx auch sehr schön, die Arbeiter werden vereint, geschult und organisiert, ja, durch den Kapitalismus selbst, obwohl das natürlich überhaupt nicht das ist, was er will, aber er muss es tun, um so produzieren zu können. Und die Frage wäre, was passiert eigentlich heute? Das wäre jetzt ein eigener Vortrag. möchte ich jetzt auch nicht geben, aber meine Frage wäre eher die, weil ich weiß nicht, ob du das Argument verstehen kannst, man sonst wie ein Denken, nämlich nach dem Fortschritt der Bewusstsein der Freiheit fragt. Und Marx, vielleicht machen wir das in der Pause, weil das, ich weiß nicht genau, ihr müsst mal sagen, wie es mit der Zeit steht, aber vielleicht noch eine Sache, Marx hat natürlich keine Geschichtsphilosophie in dem Sinne, wie das Hegel ist, dass er an einem ideellen Prinzip wie dem Fortschritt der Bewusstsein der Freiheit das überprüft. Da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Aber die Tatsache, dass wir der Natur unsere Lebensmittel abbringen müssen und deswegen auch in der Produktion bestimmte Produktionsverhältnisse eingehen und so weiter. Ihr kennt das. Das alles bringt eben eine bestimmte Notwendigkeit und einen bestimmten Entwicklungsgang mit sich. Und die Frage ist, können wir eigentlich unsere Produktionsverhältnisse beherrschen lernen? Das ist, glaube ich, die Frage, die sich Marx stellt. Ja, noch eine Frage zu diesem Punkt. Ich habe gesagt, es gibt einerseits kein Jenseits des Denkens. Also wenn wir eine Sache angucken, dann denken wir in Kategorien, die uns sind, so habe ich mir das ein bisschen gesagt. Und dann gleichzeitig hattest du bei dem Beispiel eines Werks von Thomas Mann, sagst du, muss es möglich sein, ihn eben nicht aus einer Gender-Perspektive und auch nur systemkritisch zu lesen, sondern ohne, also doch perspektivlos. Also als ob das Werk selbst spricht, also die Sache selbst zu mir spricht. Und da bin ich jetzt verwirrt. Also ist Hegel der Meinung, dass die Dinge selbst sprechen? Und wir sie hören können, als ob wir keine Perspektiven hätten, als ob wir nicht gelernt hätten, alle Dinge auf eine bestimmte Art wahrzunehmen oder nicht. Um. Also jetzt, so wie du es formuliert hast, würde ich sagen, wir sind in der Lage, die Dinge selbst sprechen zu lassen nach Hegel. Ja? Das soll Einheit von Inhalt und Methode heißen. Genau. Wenn wir jetzt mal Marx nehmen, dann betont ja Marx sehr, und das tut auch in gewisser Weise Hegel. Deine Frage ist ja eigentlich die, ich habe eben auf den Kollegen Jakob Pieser, glaube ich, geantwortet, dass die Denkformen, die wir benutzen, auch Ausdruck der gesellschaftlichen Verhältnisse sind. Ne? Zum Beispiel sowas wie, Marx bringt ja immer gern die Robinsonade, dass wir uns sowas wie Robinson vorstellen, hat halt was mit der Privatproduktion zu tun, dass wir glauben, wir wären alle atomistische einzelne Individuen und wären sowas wie Robinsons. Ja? Das ist zum Beispiel eine typische Denkform, und die Gesellschaft besteht sozusagen lauter aus einzelnen Robinsons. Das wäre eine typische Denkform, die sich selber ergibt aus einer bestimmten Produktionsform. Sowas kennt Hegel auch, also er versucht auch zu zeigen, wie in der Geschichte Menschen bestimmte Sachen gedacht haben aufgrund der wirklichen Verhältnisse. Aber er würde tatsächlich, hat sozusagen den Anspruch zu zeigen, dass wir jetzt in der Lage sind, uns ganz auf die Natur sozusagen der Sache, indem wir nur der Logik folgen, sozusagen die Sachen sprechen lassen, so wie du es formuliert hast, könnte man sagen. Ja. Und Marx sozusagen hier ja auch den Anspruch hat, dass wenn wir, Marx muss selber ja auch erklären, warum er eigentlich in der Lage ist, das Kapital zu schreiben, weil er behauptet ja auch, dass sozusagen die ganzen bürgerlichen Ökonomen in Denkformen verhaftet sind, die sich aus der Produktion, aus den Produktionsverhältnissen ergeben. Das heißt, Marx muss ganz genauso erklären, wie aufgrund der geschichtlichen Entwicklung er jetzt in der Lage ist, weil die Widersprüche schon so groß geworden sind, die überhaupt zu erkennen. Und das ist auch ein Argument von Marx, warum sozusagen Hegel die kapitalistischen Verhältnisse noch sehr viel weniger scharf kritisiert, weil da der Kapitalismus noch sehr viel mehr in den Anfängen war. Also er muss auch erklären können, warum er eigentlich in der Lage ist, das zu tun. Das ist ja ein Problem. Wenn wir sagen, alle bürgerlichen Ökonomen sind irgendwie Ideologen, ist ja die Frage, warum sind wir es eigentlich nicht, wenn denn die kapitalistischen Produktionsverhältnisse unser Denken so sehr bestimmen. Und Hegel würde genauso begründen, warum er in der also warum er und seine Generation ja in der Lage ist, sozusagen so zu, im Sinne der Dialektik zu denken, als Resultat dieses Fortschritts im Bewusstsein der Freiheit in der Geschichte. Und so muss auch Marx erklären, dass die Widersprüche schon so weit vorangeschritten sind, dass er in der Lage ist, die Ware so zu analysieren in ihren Widersprüchen, wie sie tatsächlich sich darstellt. Und dann alles weiter, was da folgt. Wäre schön, wenn nur die Ware widersprüchlich wäre, aber genau. Ist ein hehres, ist eine kühne Behauptung, ne, dass man die Sachen sprechen lassen kann. Ja, das verstehe ich, dass du das problematisch findest. Ist auch ein Problem, finde ich auch. Ja, total, weil das ja genau dem widerspricht, eigentlich dem ganzen Aufbau von kulturwissenschaftlichen Ansätzen. Total, ja. Eben, dass es verschiedene Systeme gibt, verschiedene Codes. Und aus einem anderen kulturellen oder wie auch immer gedachten Kontext würden dieselben Dinge, komplett andere Dinge dann sprechen. Ja. Genau, ich will jetzt auch überhaupt nicht so tun, als wäre das alles irgendwie ganz klar, dass man sofort zur Dialektikerin wird oder sowas oder Hegelianerin wird oder auch Marxistin oder was auch immer. Das ist schwierig, also es ist ein Problem. Ne? Es ist eine bestimmte Form zu erklären, was Wissenschaft sein muss und wie Wissenschaft funktioniert, aber ich will damit jetzt überhaupt nicht behaupten, du hast ja auch eine Frage in die Richtung mit der Sprachphilosophie gebracht, dass man das nicht diskutieren müsste. Es ist nicht so, dass irgendwie es klar ist, dass das alles wahr ist oder so. Das würde ich jedenfalls nicht behaupten wollen und es wäre auch sehr widersprüchlich, wenn man das als Dialektikerin behaupten wollen würde. Und es würde auch Hegel nicht so mit, geht auch nicht so mit Theorien um, sondern er versucht, die zu durchdenken und zu zeigen, wie andere Wissenschaftstheorien selber in Widersprüche geraten. Aber ich glaube, das können wir jetzt nicht mehr klären, das ist ein Problem. Also es ist ein hehrer Anspruch, dass man das kann, so zu denken, das stimmt. Ich hatte noch zwei Meldungen gesehen, du hattest dich gemeldet und oder? Ja. Ihr sagt, wie du sagst, ne? Oh, jetzt ist schon wieder so viel gesagt. Oder ich kann noch, also aber ich will wissen, wie ihr, nur damit ihr wisst, wie ihr es regelt. Also ich das ist auch ein bisschen die Frage, weil ein paar sind schon gegangen. Es ist 8:45. Ich würde gerne auch nochmal von euch wissen, wer auch nochmal Anmerkungen und Fragen hat. Ich habe eine Frage. Ja? Moment. Ja, ich, ganz kurz. Dann würde ich sagen, wir nehmen die drei Meldungen noch entgegen und dann die vier. Okay, gut. Ich versuche auch nochmal meinen Gedanken zu entwickeln. Achso. Entschuldigung. Du hattest vorhin gesagt, Notwendigkeit ist etwas, was in der Natur der Sache liegt. Also zum Beispiel im Kapitalismus liegt auch die Notwendigkeit seines Untergangs. Dem würde ich voll zustimmen. Einheit von methodischem Herangehen und Sache würde ich auch voll zustimmen. Aber trotzdem ergibt sich daraus nicht, oder sagen wir mal, das wäre dann der wissenschaftliche Streit, wie das dann tatsächlich inhaltlich durchzuführen wäre. Ob dann jetzt rauskommt, was weiß ich, die Arbeiterklasse muss die Macht ergreifen oder ob auch eine andere Form von gesellschaftlicher Transformation stattfindet. Eine Idee, die ich dazu, die schließt ein bisschen hier an, versuchen würde noch reinzubringen, ist, dass ja diese Gesellschaftsformationen auch zwar in sich selber logisch begreifbar sind, aber voneinander ja nicht getrennt sind, sondern da gibt es ja den Begriff des übergreifenden Allgemeinen. Also sie sind ja auch zusammengebunden über eine übergreifende sozusagen Logik. Und jetzt hat er dieses etwas einfache, Fortschreiten im Bewusstsein der Freiheit und so weiter genommen. Ich glaube, das ist zu einfach, wenn man das, oder das klingt zu äußerlich. Du hast das in die Richtung kritisiert. Aber die allgemeinere Frage wäre, gibt es ein übergreifendes Allgemeines in der gesellschaftlich-historischen Entwicklung der Menschheit, das man begrifflich in seiner Logik und in seiner Entfaltung fassen kann, innerhalb dessen die Übergänge der gesellschaftlichen Formationen zwar tatsächlich qualitative Übergänge darstellen, aber bezüglich dieses übergreifenden Allgemeinen einen Prozess ergeben, den man dann auch weiterdenken kann, insofern man bestimmen kann, was jetzt tatsächlich die Momente sind, die dann aufgehoben werden oder sagen wir mal, die den Widerspruch ergeben, der in Richtung einer Aufhebung drängt. Mhm. Für mich klingt das so, wenn man jetzt nur das Kapital nimmt und da nur alleine reinguckt, dann nimmt man tatsächlich nur die in dem Kapitalismus liegenden Widersprüche, okay. Nicht aber diese übergreifend allgemeinen Momente der gesellschaftlich-historischen Entwicklung. Mhm. Was man dazu bräuchte, denke ich, wäre ein Begriff des gesellschaftlichen Menschen, ein Begriff der menschlichen Gesellschaft, und zwar in seiner allgemeinen Form, sozusagen in seiner vollen Potenzialität, der dann sich in der Geschichte entfaltet. Wenn man das aber so denkt, sozusagen, dass sich diese Potenzialität des Verhältnisses von gesellschaftlichen Menschen und menschlicher Gesellschaft in der Geschichte entfaltet, dann ist Kommunismus nicht mehr das ganz andere, sondern die Realisierung dieser Potenzen. So wie auch der Kapitalismus genau die Realisierung dieser Potenzen ist. In einer bestimmten Weise, nämlich in einer sehr widersprüchlichen, wo viele Leute hinten runterfallen und so weiter und so fort. Aber dann ergibt sich ein logischer Zusammenhang, den man dann auch denken kann. Und dann, mich hat das so ein bisschen angepiekt, was David Graeber gesagt hat. Er hat gesagt, ja, der Kommunismus ist eben nicht was Fernes, sondern ist die Voraussetzung von menschlicher Geschichte überhaupt. Wenn man das so denkt, dann ist eben der Kommunismus zweierlei. Er ist Prozess, nämlich dieser Entfaltungsprozess dieses Verhältnisses von gesellschaftlichen Menschen, menschlicher Gesellschaft, und er ist dann die Entfaltung dieser Potenz auf seiner eigenen Grundlage. Das wäre dann die eigenständige Formation, wenn es sowas mal jemals geben sollte. Dann wäre auch der Widerspruch übrigens aufgehoben zwischen, ist es nur eine Bewegung oder ist es irgendwas, ist es ein Resultat? Wäre es nämlich beides. Man kann es als Bewegung denken, nämlich dieses Realisierungsprozesses. Und wenn es sich dann auf seiner eigenen Grundlage entfaltet, dann ist es auch etwas, was eine eigene Qualität darstellt. Und das könnte man dann Formation nennen oder auch nicht, ist dann wurscht, weil ja dann nach Marx erst die Geschichte beginnt. Also David Graeber kenne ich nicht, ist aber interessant, werde ich mir mal angucken. Würde dem, glaube ich, gar nicht so ganz widersprechen. Ich glaube, das, worum es in der gesamten Entwicklung nach Marx geht, und da kann man auf keinen Fall den Kapitalismus nur nehmen, das wollte ich jedenfalls nicht behaupten, sondern man muss die gesamte Geschichte der Menschen nehmen, ist, dass die Menschen ihre Gesellschaft, ihre Produktionsverhältnisse beherrschen lernen. Ja? Das ist meiner Meinung nach das, was das übergreifende Allgemeine, wenn man so will, ist. Das, was sich da insgesamt entwickeln muss. Also das, worum es geht, ist, dass die Menschen ihre gesellschaftlichen Verhältnisse beherrschen lernen. Und meiner Meinung nach ist es so, dass Marx tatsächlich eine historische Entwicklung denkt, in der, und dazu sind aber bestimmte Menschen, wenn Menschen produzieren, dann müssen sie der Natur ihre Lebensmittel entreißen, ne? Das bedeutet, dass sie in der Produktion zunächst mal der Natur auch noch sehr stark untergeordnet sind, da wo sie in den Anfängen gesellschaftlich produzieren, weil Menschen können nur gesellschaftlich produzieren, und damit auch noch extrem unfrei und auch keineswegs diese Verhältnisse beherrschen, ne? Und der Witz beim Kapitalismus ist ja sozusagen, dass er in der Form der Privatproduktion, in der Arbeitsteilung, in der die Produktivkräfte sich enorm entfalten, verschleiert, dass Menschen gesellschaftlich produzieren eigentlich, ne? Also die Gesellschaftlichkeit sich immer nur nachträglich herstellt, jedenfalls durch die Privatproduktion. Gleichzeitig aber innerhalb der Privatproduktion gesellschaftliche Produktion organisiert wird in Form von Unternehmen. Ne? Das ist ja ein Widerspruch in sich sozusagen. In der Privatproduktion hat man zugleich gesellschaftliche Produktion in Form von Unternehmen, die ja auch größer werden. Und deswegen liegt, glaube ich, gerade in dem Kapitalismus eine Phase der Entwicklung, in der die Produktivkräfte sich enorm entfalten, dahingehend, dass Menschen in die Lage kommen können, ihre gesellschaftlichen Produktionsverhältnisse frei beherrschen zu lernen. Also ich weiß nicht, ob das ungefähr in die Richtung geht. Mir ist, glaube ich, noch nicht ganz klar. Das müssen wir vielleicht wirklich danach nochmal besprechen, wie eure Vorstellung genau ist. Was mir nicht gefällt an dem übergreifenden Allgemeinen ist, dass man sich sozusagen vorstellt, es gäbe so eine Art äußeres Prinzip, was sich darin so realisiert. Aber das wollt ihr, glaube ich, auch nicht sagen. Aber dass man einen Maßstab hat, also wenn man einen Maßstab braucht, um die Geschichte, das würde ich sagen, braucht man schon, um die Geschichte zu begreifen und zu schauen, was realisiert sich darin eigentlich, dann würde ich sagen, die Menschen kommen mehr und mehr in die Lage, ihre Fähigkeiten, Produktivkräfte zu entfalten und dadurch zugleich die Fähigkeit zu erwerben, ihre gesellschaftlichen Verhältnisse beherrschen zu lernen, sozusagen. Das würde ich sagen, ist das, was sich da entwickelt. Genau, ja, Produktivkräfte sind Menschen, würde ich sagen. Also das ist auch noch eine Diskussion, aber ich persönlich würde sagen, Produktivkräfte sind immer Kräfte von Menschen und deswegen müssen Menschen ihre Fähigkeiten entfalten. Wenn Produktivkräfte sich entwickeln, heißt es immer, dass Menschen ihre Fähigkeiten entfalten und entwickeln, würde ich sagen, tatsächlich. Ich glaube trotzdem, dass man an der Arbeiterklasse überhaupt nicht vorbeikommt, wenn ich das nochmal sagen darf, weil die Frage meiner Meinung nach ist, wer soll das denn machen, ne? Und warum soll denn derjenige oder diejenige in der Lage sein, das zu tun, diesen Schritt zu gehen? Und es ist ja jetzt nicht so, dass Marx irgendwie aus irgendwelchen, Marx beschäftigt sich ja mit der Frage, warum eigentlich die Arbeiterklasse dazu in der Lage sein soll. Es ist ja nicht so, dass er irgendwie so eine wunderbare, und dabei hat er auch nicht irgendwie im Kopf sowas wie den Industrieproletarier, wie das oft gedacht wird, sondern wer ist denn der Proletarier, oder die Proletarierin? Das sind die Menschen, die gezwungen sind, ihre Arbeitskraft zu verkaufen. Es gibt mittlerweile fast gar keine Menschen mehr, die nicht gezwungen sind, ihre Arbeitskraft zu verkaufen. Das Problem ist, dass viele Menschen nicht kapieren, dass sie ihre Arbeitskraft verkaufen, und dazu tragen meiner Meinung nach neue Managementmethoden auch sehr gut bei, dass man das nicht sieht. Aber das ist, wie gesagt, ja ein eigener Vortrag. Die sollen ja deswegen in der Lage sein, diese Revolution zu machen, nicht weil sie irgendwie bessere Menschen sind oder moralisch besonders wertvoll oder sonst was, sondern weil sie anders als diejenigen, die nicht gezwungen sind, ihre Arbeitskraft zu verkaufen, nichts verlieren, wenn der Kapitalismus untergeht. Es gibt niemanden, der sozusagen... wenn etwas vergeht, dann entsteht immer etwas Neues. Ja, und die Frage ist, hat man sozusagen, sieht man in dem, was vergeht, nur den Untergang oder sieht man darin das Entstehen von etwas Neuem? Und die Bourgeoisie hat in diesem Sinne, wie Marx sie beschreibt, und da müsste man sich jetzt natürlich fragen, was genau ist das heutzutage, hat ein Interesse daran, dass der Kapitalismus nicht vergeht und dass der Kapitalismus bestehen bleibt. Aber die Arbeiterklasse kann eigentlich sich relativ gelassen zurücklehnen, wenn der Kapitalismus untergeht, meiner Meinung nach. Und sie kann es natürlich nicht, weil sie nämlich eine Revolution machen muss. Aber das bedeutet, es wird erklärt, warum die Arbeiterklasse, es gibt sozusagen einen logischen Grund, der darin besteht, dass eine bestimmte Form von Borniertheit, nämlich ein Gebundensein an bestimmte Produktionsmittel, bei der Arbeiterklasse deswegen nicht vorhanden ist, weil sie keine Produktionsmittel hat, im doppelten Sinne frei ist. Das habt ihr alles wunderbar gelesen, hoffe ich, oder weiß ich. Und in dem Sinne nicht von selbst schon immer irgendwie einsieht, dass der Kapitalismus überwunden werden muss, aber tatsächlich, wenn die Widersprüche sich so weit entwickelt haben, als einzige Kraft in der Gesellschaft eigentlich gar keinen Grund hat, das nicht zu begrüßen. Und deswegen, glaube ich, kommt man an der Arbeiterklasse nicht vorbei. Das ist jetzt noch ein kleines flammendes Abschlusswort zur Arbeiterklasse. Gut. Aber das ist auch ein langes Thema, also könnte man auch stundenlang darüber diskutieren, natürlich. Ich bin ja nicht im Seminar. Ich habe auch vor 20 Jahren habe ich mal einen Kapitalkurs gemacht. Ich bin dich erst nochmal vielen Dank, weil ich, wie gesagt, ich habe mich noch an Hegel noch nicht richtig herangetraut, aber so wie du dich reingearbeitet hast, habe ich mir einfach, glaube ich, nochmal auch meinen sehr flachen Begriff von Dialektik nochmal geschärft, und ich wollte im Grunde nochmal wiedergeben, was ich meine gelernt zu haben, um es zu überprüfen. Das Erste, was ich gemacht habe, weil du sehr die Strenge und die Logik betont hast, und ich mich auch gerade mit Logik mal wieder beschäftige, was mir deutlich geworden ist, ist, dass die Logik setzt 1 und 0 als Axiome. Die hat die Möglichkeit, Axiome zu setzen. Also damit sozusagen den letzten Pfosten irgendwie, auf den wir das aufbauen. Die mathematische Logik. Wo dann die Mathematik drauf aufbaut. Und das Erste, was ich jetzt wirklich nochmal in mein Bild von Dialektik einbauen muss, ist, also, und um jetzt sozusagen im kartesischen Denken zu bleiben, dass der dialektische Schritt bei Hegel jetzt der ist, dass er, wenn die mathematische Logik bleibt sozusagen zweidimensional, ist deshalb computerisierbar und ist deshalb so streng mathematisch, kann deshalb die Mathematik darauf aufbauen. Und die Dialektik scheint mir in diesem Moment eine dritte Dimension mit dem Verb einzuführen. Dann wird zum Beispiel, dann wird auch der Konflikt zwischen Marx und Hegel, also dieses, was man immer so sagt, auf den Boden holen oder auf die Füße stellen oder so weiter, ziemlich logisch. Also dann kann er ja mit Hegel weiterarbeiten, nur er hat ihn halt irgendwie auf die Füße gestellt. Was ich jetzt wirklich mitnehme, ist die Frage, inwieweit müssen wir viel stärker dieses Begriff der Bewegung. Also das ist ja auch dieses berühmte Zitat, mit dem ich in letzter Zeit auch viel operiere. Kommunismus ist nicht der irgendwann herzustellende Zustand, sondern die tatsächliche Bewegung. Müssen wir nicht viel stärker, auch wenn wir jetzt die Situation, die ihr jetzt die letzte Halbe schon beleuchtet habt, mit der Arbeiterklasse und dem Kapital und so weiter, müssen wir nicht viel stärker gucken, was. Das ist ein bisschen, was ich sagen will, ist, ich mache Politik so ungefähr seit 1977 und im Blick also noch so gut, ganz gut die 10, 20 Jahre vorher. Und heute muss ich doch sagen, alle haben hier die ganzen Revolutionäre und Kommunisten und Parteigründer und so weiter, auch im Westen jedenfalls, ich habe mit ihnen letztens diskutiert und da ist die Perspektive etwas anders. Die haben alle auf diese Revolution von der Arbeiterklasse gewartet, die ihnen versprochen worden war im 19. Jahrhundert. Was ich verfolge, ist, dass ihnen eine ganz andere Revolution auf die Füße gefallen ist. Nämlich die hier noch mit dem Binnenmi irgendwie in die Diskussion kurz eindringt. Das war jetzt mein Versuch, diesen paar Fortschritte zu machen, dass ich sage, müssen wir nicht auch nochmal fragen, ob Marx in bestimmter Weise überholt ist, weil er das alles im 19. Jahrhundert geschrieben hat und dass uns inzwischen ganz andere Bewegungen passiert sind, die vielleicht nur nicht auf dieses Kapital-Arbeitsverhältnis, auf diesen Widerspruch gehen, sondern einfach um einen, der für ein Gesellschaftsverhältnis betrifft, was vielleicht 5000 Jahre alt ist, aber auch ein oben unten ist, also mehr dieses Markt-Herr-Problem oder so. Das ist gar nicht mal, wo man sich Marx nicht überhaupt nicht mit beschäftigt hat, aber dass man methodisch mit der Dialektik, kann ich mir das wunderbar klären. Wir müssen das jetzt mal beiseite legen und fragen, ist uns nicht was ganz anderes passiert in den letzten 40 Jahren? Ich übernehme mal kurz die Moderation von Valeria, weil die irgendwie Nasenbluten hatte. Ich weiß jetzt gar nicht, ob du darauf nochmal eigen antworten wolltest, sonst würdest? Also das ist jedenfalls diese Idee von Transzendierung und immer wieder nochmal fragen, ist eigentlich dieses gegebenen Widersprüche, also in diesem Fall von Kommunismus und Sozialismus, müssen wir das nicht zumindest irgendwie mal als zweidimensional beiseite legen und fragen, ist nicht nur, hat nicht jemand irgendwann mal eine neue Dimension eingeführt? Also ich würde halt sagen, man müsste, wenn man sagt, irgendwie, das ist das der Kapitalismus des 19. Jahrhunderts, dann müsste man aber gucken, eben, wie hat sich denn der Kapitalismus weiterentwickelt, wie hat sich aus wiederum genau diesen Kategorien dann aber, wenn denn Marx recht hat, das ist ja auch was, was man nicht einfach so voraussetzen kann, aber wenn denn Marx recht hätte mit seiner Analyse des Kapitalismus, dann müsste man, denke ich, gucken, wie hat sich denn der Kapitalismus weiterentwickelt und vor welchen Problemen stehen wir sozusagen heute? Das, denke ich, müsste man dann fragen. Ich würde da jetzt keinen totalen Bruch sehen. Mit diesen Axiomen kann man, glaube ich, noch sagen, genau, also die dialektische Methode ist gerade keine mathematische Methode in dem Sinne, dass man irgendwelche Axiome setzt, die man selber nicht mehr hinterfragt. Deswegen wird auch dieser Anfang mit dem reinen Sein später von Hegel sozusagen wieder aufgehoben, ist etwas kompliziert, aber jedenfalls ist es richtig zu sagen, die dialektische Methode ist gerade keine in diesem Sinne mathematische Methode, weil Hegel zwar sagen würde, die Mathematik hat eine ist rational und auch berechtigt und so, und Hegel hat sich auch viel mit Mathematik beschäftigt, aber um letztlich das Denken insgesamt zu begründen, reicht es nicht aus, in diesem Sinne axiomatisch oder mathematisch zu denken. Ja, genau. Weil die Mathematik setzt halt irgendwas in einem Axiom und macht sich dann auch kein Problem daraus, was für die Mathematik auch kein Problem ist, aber was zum Beispiel in dem Moment, in dem wir eine Denkform wie die Mathematik anwenden auf die Realität, ein Problem werden kann. Das ist eigentlich das Hauptproblem. Ja. Okay. Wir hatten jetzt noch 2 oder 3 Wortmeldungen. Ich bin, da ich jetzt das mal kurz spontan übernommen habe, bin ich mir gerade nicht ganz sicher. Vielleicht zeigt ihr noch mal ganz kurz ihr 2. Mhm. Gut. Meine Frage geht ganz schnell. Welchen Text von Hegel empfiehlst du, wenn man einsteigen will, zu lesen? Welchen Text von Hegel empfiehlst du? Also, was... Tja, da haben verschiedene Texte haben verschiedene Vorteile, würde ich sagen. Auf jeden Fall ein ganz toller Text ist die Phänomenologie des Geistes, die ist aber eigentlich quasi unlesbar am Anfang. aber da würde man sehr schön, glaube ich, das Denken von Hegel verstehen, aber du willst, glaube ich, einen eher einführenden, verständlichen Text. Ne? Dann ist ein Text von Hegel, mit dem du aus deiner Erfahrung heraus sagst, ja, ich habe tatsächlich mit zu beginnen. Okay, ich habe mit der Phänomenologie des Geistes angefangen, ist aber nicht empfehlenswert, wenn man keine hohe Frustrationstoleranz hat. Logik? Die, also was einen guten Überblick gibt und ein relativ kurzer Text ist sozusagen, ist die Einleitung in die Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften. Das ist von Hegel. Das ist von Hegel, genau. Ja, die kann ich, glaube ich, eigentlich empfehlen. Also die Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften ist das System von Hegel. Da stellt er sein System dar. Das hat diese 3 Teile, Logik, Naturphilosophie und Philosophie des Geistes. Und gerade wenn man die Einleitung in die Philosophie des Geistes liest aus der Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften, das finde ich, ist schon ein ziemlich guter Text als Einstieg. Einleitung in die Philosophie des Geistes. Aber genau. Nochmal und da speziell jetzt. Einleitung in die Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften. Nach dem Motto, was will uns der Dichter damit erklären? Das macht genau, aber speziell dann nochmal die Einleitung in die Philosophie des Geistes finde ich tatsächlich empfehlenswert, glaube ich, für den Anfang. Mhm. Wenn jemand jetzt von euch sich für Dialektik nochmal genauer interessiert, weil der Kollege hat ja auch bestimmte Sachen gesagt, wie zum Beispiel Umschlag von Qualität in Quantität, hat er genannt. Ne? Damit ist sowas von Quantität in Qualität. Damit ist sowas gemeint, wie dass wenn zum Beispiel die Temperatur steigt, irgendwann der Aggregatzustand sich ändert. Ja? Also die Qualität vom Wasser verändert sich durch einen quantitativen Unterschied, nämlich die Temperatur. Ja? Das ist zum Beispiel, das ist ein Beispiel für den Umschlag von Quantität in Qualität. Und nach Hegel ist es sozusagen auch ein Gesetz, dass man immer, wenn man einen Unterschied in der Quantität hat, kann man auch sehen einen Umschlag in Qualität. Oder es ist eines der dialektischen Gesetze zum Beispiel. Du hattest noch irgendein Beispiel gebracht. Negation der Negation, solche Begrifflichkeiten. Wenn ihr sowas nochmal genauer wissen wollt, dann kann ich euch persönlich, sehr unbeliebt, aber ich finde es, wie gesagt, eine sehr, sehr gute, hilfreiche Darstellung Engels empfehlen. Zum Beispiel Feuerbach und der Ausgang aus der klassischen deutschen Philosophie ist ein sehr guter Einführungstext. Die Dialektik der Natur, da stellt er ein paar typische dialektische Figuren dar. Und vor allen Dingen die Entwicklung des Sozialismus von der Utopie zur Wissenschaft, also der Anti-Düring. Das sind so ein Ausschnitt aus dem Anti-Düring. Band 20, genau. MEW. Mega weiß ich nicht, aber das wisst ihr vielleicht, da bin ich nicht so firm. Aber jedenfalls, das sind tatsächlich Texte, die sehr einführend sind und auch nochmal ganz schön so die dialektischen Grundgesetze darstellen. Ich habe mich nicht für diesen Weg entschieden. Ich habe überlegt, ob ich das so mache, weil das dann eben, wie gesagt, sehr stark den Eindruck erweckt, als wäre der Clou von Hegel, dass er irgendwelche dialektischen Umschlagsgesetze entwickelt hat und die wendet man dann an. Und der Clou von Hegel ist eigentlich, dass man den Anspruch hat, dass die Dinge sprechen können und man sozusagen ihnen folgt in ihrer Logik. Letzte Frage. Ja, zwei Punkte. Erster Punkt wäre, würdest du zustimmen, dass man das Verhältnis jetzt theoretisch Marx zu Hegel vergleichen könnte oder vielleicht sogar gleichsetzen könnte von kommunistischer Revolution zu französischer Revolution? Hegel als Denker seiner Zeit, als derjenige, der seine Zeit in Gedanken erfasst, Französische Revolution, und sozusagen versucht zu sagen, was ist, und Marx darüber rausgeht, auf der Grundlage dessen und versucht zu zeigen, was möglich ist oder wohin die Reise geht, gehen könnte. So. Das wäre der erste Punkt. Und der zweite Punkt wäre, jetzt die Veranstaltung ja quasi zu Ende, aber du hast ja vorhin diese neuen Management-Methoden angesprochen. Mhm. Da vielleicht nochmal nur ein paar kurze Stichpunkte, weil ich das sehr interessant finde, sich weiterhin anzuschauen, was ist gerade sozusagen der höchste Stand von Produktivkräften und in welche Richtung entwickeln die sich, wo sieht man das? Okay. Kognito-Institut Peters? Ich habe mit denen zu tun, also ein bisschen, genau, kann ich gleich was zu sagen. Okay, danke. Das ist gut, dass ihr den kennt, dann kann ich darauf Bezug nehmen. Also zunächst mal, Hegel als Denker seiner Zeit, Hegel hat sozusagen auf den Begriff gebracht, die Errungenschaften der Französischen Revolution, so habe ich dich verstanden, und jetzt versucht Marx sozusagen zu gucken, womit geht die Zeit gerade schwanger sozusagen, um mal, ja, genau. Doch, dem würde ich, glaube ich, zustimmen. Hegel hatte den Anspruch, seine Zeit in Gedanken zu erfassen, du beziehst dich da ja auf die Vorrede zur Kritik der Rechtsphilosophie und hat sozusagen versucht, die Errungenschaften der Französischen Revolution auf den Begriff zu bringen, und wenn man jetzt den Teil zur bürgerlichen Gesellschaft zum Beispiel liest, dann ist es schon echt sehr hellsichtig, wie Hegel wiederum die Anfänge, also den Übergang von Feudalismus zum Kapitalismus bestimmt. Also wenn ihr, das kann man zum Beispiel auch sehr gut lesen, die Rechtsphilosophie, ist ziemlich gut verständlich, würde ich sagen. Da ist es so, dass Hegel eigentlich den Anspruch hat zu zeigen, wie jetzt sozusagen der alte Feudalismus überwunden wird und was es bedeutet, dass jetzt die Moderne beginnt mit der Französischen Revolution, und die hat er ja sehr begrüßt. Ne? Und deswegen, da würde ich dir, glaube ich, zustimmen. Hegel sagt halt, jeder ist ein Sohn seiner Zeit, Sohn, Ausrufezeichen, schönes Wort, ne? Wir sind alle Söhne unserer Zeit. Wenn man jetzt ergänzt Töchter unserer Zeit, dann heißt es, er sagt, man kann immer nur das begreifen, womit die Gegenwart gerade sozusagen schwanger geht, und hier würde man sagen, für Hegel war es eben so, die Gegenwart war gerade dabei, seine Zeit war gerade dabei, das, was die Französische Revolution erfochten hat, auch wirklich überall auszubreiten. Ne? Das war ja erstmal nur noch eine Idee, die sich dann immer weiter auch ausgebreitet hat in der Welt und auch in der Gesellschaft. Und so gesehen sagt Marx, was passiert jetzt gerade, womit geht der Kapitalismus gerade schwanger und wie steckt darin schon die Möglichkeit der Überwindung des Kapitalismus und die Möglichkeiten für den Kommunismus, genau. Wobei er halt ganz bewusst nicht ein Buch schreibt, das der Kommunismus heißt, weil das könnte er gar nicht tun, ne? Sondern er muss erstmal gucken, er hat den Anspruch zeigen zu können, warum in der Gegenwart jetzt so diese Möglichkeit schon gegeben ist. Ne? So würde ich das denken und so, glaube ich, habe ich dich auch verstanden. Er denkt vor der kommunistischen Revolution und Hegel nach der französischen. Ja, genau, so wolltest du sagen, und das würde ich sagen, bringt es schon sehr schön auf den Punkt. Mit dem Unterschied eben, dass Hegel natürlich kein Materialist ist, aber das hat vielleicht auch damit zu tun, dass er auch tatsächlich natürlich viel früher dran ist als eben Marx. Weil Marx selber ja den Anspruch haben müsste, der Kapitalismus hat sich schon so weit entwickelt, dass er in der Lage ist, in diesem Sinne Materialist zu sein. Okay, das dazu zu den Managementmethoden. Das ist wirklich eine längere Geschichte, aber ist auch eine ziemlich steile These wahrscheinlich erstmal. Aber wenn man sich anschaut, wie sich die Arbeitsorganisationsformen seit den 70er Jahren verändert haben, dann ist es so, dass die Beschäftigten ja immer mehr Unternehmerfunktionen bekommen haben und Die Frage ist jetzt, das hat auch ziemlich verheerende Auswirkungen zum Teil und bringt viele psychische Erkrankungen mit sich, Belastungen mit sich. Aber es wird von den Beschäftigten immer mehr erwartet, dass sie wie Unternehmerinnen und Unternehmer denken im Betrieb und dass sie selber sich mit der Frage beschäftigen, wie weit es eigentlich profitabel ist, was sie tun. Und das wird vielleicht kennt ihr den Film Work Hard, Play Hard, der hat sehr viele Preise gewonnen. Das ist eine Kommilitonin von mir aus Köln, die Carmen Losmann. Die, finde ich, bringt sehr schön deutlich rüber, was das bedeutet, dass es eben bestimmte Methoden gibt, dass die Beschäftigten in großen Unternehmen mittlerweile ständig zum Beispiel mit ihren Kennzahlen beschäftigt sind. Die kriegen jeden Tag gezeigt, wie viel haben sie diesen Tag erwirtschaftet, war das mehr als gestern, und so weiter und so fort. Und jetzt könnte man sagen, das ist doch alles total schrecklich. Ja, wir müssen ständig beweisen, dass wir profitabel sind. Das ist auch ziemlich schrecklich, es hat auch ziemlich verheerende Auswirkungen. Aber ich würde sagen, dass wir gerade dabei sind, dass man zwei Sachen dazu sagen muss. Da beziehe ich mich vor allen Dingen auf meinen Kollegen Stefan Siemens übrigens, weil du Klaus Peters in die Runde gebracht hast. Der hat viel mit Klaus Peters früher zusammengearbeitet. Ich erzähle jetzt also nicht meine eigene Theorie, sondern die von Stefan Siemens. Der würde sagen, die Unternehmen sind mittlerweile genötigt, das ist eine Anpassungsleistung des Kapitals, um mehr Profit zu machen, immer mehr Verantwortung, was diese Profitabilität angeht, an die Beschäftigten abzugeben. Sie müssen das tun, um mehr Profit zu machen. Das heißt, sie geben dabei auch sehr viel Kontrolle ab, ohne dass sie das wollen. Das tun sie nicht, um die Kontrolle abzugeben, sondern weil sie dafür den Profit steigern können, weil eben die Beschäftigten selber diese Unternehmerfunktion übernehmen. Weil man nicht mehr als Unternehmer klare Ansagen macht, was gemacht werden soll, sondern jeder der Beschäftigten selber sich fragen muss, was muss ich denn eigentlich tun? Ne? Das wird dadurch gemacht, dass man in Unternehmen künstlich den Markt abbildet, indem man Profit Center bildet, die eigentlich ein und demselben Konzern angehören, zum Beispiel Mediamarkt und Saturn, gehören beide der Metro-Gruppe, bekämpfen sich aber bis aufs Messer. Ja? Und die Beschäftigten müssen sich auch tatsächlich wie aufs Messer bekämpfen, weil die ständig gedroht bekommen, dass sie schließen, weil doch Mediamarkt viel billiger ist als Saturn oder so. Das heißt, für die Beschäftigten hat das eine sehr reale Auswirkung. Bei VW ist es zum Beispiel mittlerweile so, wenn die ein Projekt ausschreiben, dann fragen die ihre eigene Abteilung, für welchen Preis sie dieses Projekt realisieren könnten. Und dann gehen sie zu ein paar Zulieferern und fragen die Zulieferer, und für wie viel würdet ihr das machen? Und dann geben die Zulieferer in der Regel ein viel billigeres Angebot, weil die natürlich viel geringere Löhne zahlen und so. Und dann darf die Abteilung von VW selber nochmal überlegen, ob sie es nicht vielleicht doch auch billig kriegt oder ob sie sonst demnächst geschlossen wird und dann halt irgendwie die Zulieferer den Job kriegen. Ja? Durch solche Maßnahmen wird also immer wieder eine Situation hergestellt, wo die Beschäftigten extrem damit beschäftigt sind, ob sie denn noch profitabel sind fürs Unternehmen und ob das Unternehmen sie weiterhin beschäftigt. Und das könnte man sehr furchtbar finden, aber dabei lernen die Beschäftigten gerade, und so gesehen die Arbeiterklasse, wenn man mal diesen alten Begriff benutzen möchte, lernt gerade, die Produktion im globalen Maßstab gemeinsam, gesellschaftlich in einem Unternehmen zu organisieren und im Unternehmen sozusagen in einem künstlichen Marktverhältnis, könnte man sagen, in einer künstlich abgebildeten Marktverhältnis gemeinsam Produktion ja, beherrschen zu lernen und gemeinsam auch zu organisieren. Und sie beschäftigen sich in einer ganz beschränkten Form, nämlich in der Form des Profits, mit der Gesellschaftlichkeit ihrer eigenen Arbeit. Das ist eigentlich die Hauptthese. Das heißt, früher hat man sich auf der Arbeit mit der Frage der Gesellschaftlichkeit der eigenen Arbeit eigentlich nicht beschäftigen müssen und auch können. Und jetzt muss man das tun, allerdings in einer ziemlich beschissenen Form, nämlich in der Form der Profitabilität. Aber gleichzeitig ist es so, dadurch, dass die Beschäftigten nicht wirklich Unternehmer sind, sind sie auch mit der Differenz dessen, was tatsächlich produktiv ist im Sinne der Produktivkräfte, und dem, was produktiv ist fürs Unternehmen, nämlich bloß der Profit, beschäftigt. Und ehrlich gesagt, also bei meinen Seminaren erlebe ich immer wieder, dass sie mit dieser Differenz im Moment extrem kämpfen, weil sie ja alle gut, produktiv und effektiv arbeiten wollen und niemand würde gerne zurück zur alten Managementmethode, zur alten Arbeitsorganisationsform, wo einem sozusagen gesagt wird, was man zu tun hat. Und gleichzeitig aber damit konfrontiert sind, dass es dem Unternehmen ganz, dass die Frage, was eigentlich produktiv ist im eigentlichen Sinne nicht direkt identisch ist mit dem, was profitabel ist. Und mit dieser Differenz beschäftigen sich gerade. Und ich glaube, da steckt ein großes Potenzial darin, auch den Schritt zu machen, die gesellschaftlichen Verhältnisse tatsächlich organisieren zu lernen. Weil wir lernen nämlich, eine Seite der Unternehmerfunktion ist nämlich auch eine produktive Seite gewesen, nämlich eben Arbeit zu organisieren. Unternehmer haben sozusagen Arbeit organisiert, das war quasi ihre historische Mission, wie es so schön heißt. Ja. Die haben gesellschaftliche Arbeit organisiert. Diese Funktion geben sie jetzt immer mehr ab und gleichzeitig haben sie aber die Arbeit ja nicht deswegen gesellschaftlich organisiert, sozusagen aus Selbstzweck, sondern eben um Profit zu machen. Und jetzt organisieren wir quasi die gesellschaftliche Arbeit und kommen eigentlich mit dem Widerspruch in Konfrontation, dass wir das für etwas ein fremdes Prinzip, nämlich sozusagen den Profit des Unternehmens, machen. Ne? Und da stellt sich irgendwann die Frage, wieso eigentlich? Vor allen Dingen, wenn wir alle Funktionen übernehmen, die früher der Unternehmer übernommen hat. Okay, das war jetzt doch noch ein kleiner Kurzvortrag, aber das ist sozusagen die grundlegende These. Und wenn du willst, kann ich dir da gerne auch mal was zuschicken. Beziehungsweise das findet ihr auf der Seite mit dem schönen Titel »Meine Zeit ist mein Leben«. Da gibt es einen Text dazu, obwohl der ist auch nur so halb geeignet. Aber ich könnte mal überlegen, ob ich euch irgendwie, also wer daran Interesse hat, ich schicke das gerne rum. Wir haben dazu Texte, aber die sind da auch noch dran. Ja, vielleicht geeigneter, Entschuldigung. Geeigneter ist folgende Seite, clubdialektik.de. Da gibt es die Thesen zur Gegenwart, nennt es sich. Und das ist von Stefan Siemens, meinem Kollegen Stefan Siemens, Thesen zur Gegenwart. Und der versucht sozusagen mit marxistischen Mitteln die Gegenwart zu begreifen und setzt sich deswegen mit neuen Managementmethoden auseinander und fragt sich, wie wird die Arbeitsorganisation, wie hat die sich verändert und was bedeutet das, wenn man versucht, mit Marx die Gegenwart zu begreifen, was bedeutet das für die Entwicklung? Gibt es sowas wie eine Entwicklung der Produktivkräfte, die irgendwie uns einen Sinn darin erkennen lassen, dass wir eben nicht, obwohl wir doch schon ziemlich lange der Meinung sind, dass das relativ scheiße ist oder viele von uns jedenfalls bisher nicht in der Lage waren, den Kapitalismus abzuschaffen und vielleicht jetzt gerade sich etwas entwickeln könnte, was uns das ermöglichen könnte. So. www.clubdialektik.de. Ja, genau. Mhm. Mit Bindestrich in der Mitte? Ich glaube nicht. Ich glaube, ja, okay. Ja, Smartphone direkt rausgezogen mit Bindestrich, wusste ich jetzt nicht, genau. Okay. Ja, ne? Okay. Vielen Dank an Eva und vielen Dank an euch und wir sehen uns mit den neuen Satellitenseminaren 2013. Danke.